Milan und ich applaudieren frenetisch. Jens spricht noch über die Kanzlerin, die Gegendemonstranten, die Grünen und Multikulti. Er ist dagegen. Um das zu illustrieren, zerreißt er mit großer Geste seinen Mitgliedsausweis von den Grünen. Ein symbolischer Akt, denn die Grünen haben ihn schon vor 2 Wochen aus der Partei ausgeschlossen. Das Volk ist trotzdem begeistert und schreit: Jawohl! Das dunkle Zeitalter. Noch eine Rede und noch eine. Dann betritt unter Jubelrufen Elsässer die Bühne. Aber Milan und ich haben Besseres zu tun, als zuzuhören. Milan hat ein paar Schwarzgekleidete entdeckt. Vermeintliche Linksautonome, die an der linken Barrikade mit ihren Bierflaschen auf- und abgehen. Er stellt sich zu einer Gruppe anderer Männer, die die Feindesbewegung beobachten. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen, warnt Milan düster. Und weil die anderen einvernehmlich nicken, wage ich nicht zu fragen, was das sein soll, das Schlimmste. Milan grübelt, ob man die noch umerziehen kann. Ein übel verpennerter Alter glaubt, dass es für jede Hilfe zu spät ist. Ein geschniegelter Lederjackenträger echauffiert sich über die Polizei. Alle gekauft. Alle sind sie gekauft, murmelt Milan finster. Und ich murmle mit ihm mit. Obwohl bald Polizisten anrücken und die beiden Schwarzgekleideten greifen, um mit ihnen ein ernstes Wörtchen zu reden, bleiben wir, wo wir sind, und beobachten finster murmelnd den linksversifften Gefahrenherd. »Eine Schande für Deutschland«, ruft irgendwann der Geschniegelte. Milan widerspricht. »Die können ja nicht anders. Die spielen ihre Rolle. Wir müssen alle eine Rolle spielen, ja? Das ist Vorhersehung. Vorhersehung. Das ist Kali-Yuga.« Der Geschniegelte lacht. »Ey, der Milan wieder.« Während ich die Weinflasche leer mache, erklärt mir Milan, was er damit meint. »Wir brauchen auch solche Menschen«, sagt er. »Wir sind im Kali-Yuga, im dunklen Zeitalter der Spaltung, ja? Die letzte Etappe. All diese Menschen, die müssen lügen und streiten, dann geht alles unter.« Ich kenne das Konzept von Kali-Yuga mittlerweile ein wenig. Ich war im Königreich und beim Honigmann Ernst Köving, auf einer Esoterikmesse und auf genügend Stammtischen. Irgendwann hat man das alles einmal gehört. Aber hier, auf der AfD-Wahlkampfveranstaltung, erscheint mir die Vorstellung eines finalen Zeitalters des Streits zum ersten Mal schlüssig. Zumindest lässt die Mischung aus wütenden Bockwürsten und senfverschmierten Hassbürgern eine Art apokalyptische Vorahnung entstehen. »Die Welt muss untergehen«, sage ich. »Die Welt muss neu entstehen«, korrigiert Milan. In der hinduistischen Orthodoxie befindet sich die Welt schon seit über 5000 Jahren im Kali-Yuga und wird das wohl noch eine ganze Weile lang tun, bevor sie untergeht. Die esoterische Rechte ist da etwas ungeduldiger. Ich bin mir sicher, in den nächsten 24 Monaten, da passiert was, allerhöchstens 30 Monate, sagt Milan. Ein neues Zeitalter, sage ich. Ja, das Kali-Yuga muss dann so... Er formt mit der Hand eine Explosion, macht mit dem Mund ein passendes Geräusch und lässt seine Finger als Flammen flackern. Der Knall, ja, und alle Lügen werden weggebrannt. Hoffentlich, sage ich. Milans Vorstellung von Kali-Yuga ist doch bedeutend jünger als die hinduistische. Sie stammt von Menschen, die Hinduismus und Faschismus gleichermaßen prima fanden und zu einem braunen esoterischen Gesöff verquirlten. Der italienische Faschist Julius Evola tat das zum Beispiel. Über seine düsteren Zukunftsprognosen hielt er schon 1934 Vorträge in Deutschland. »Schau sie dir an«, sagt Milan und deutet auf die beiden Linksautonomen, die mittlerweile ganz friedlich auf dem Bürgersteig sitzen. »Die sind nötig für den Plan. Die treiben das Ganze zu einem Ende.« »Bist du manchmal eigentlich wütend? Auf die Schafe?« Milan ist skeptisch. »Oder auf die Zionisten?« »Da kommst du nicht drum rum, um die Spaltung und Dunkelheit. Es muss ja alles brennen«, sagt er. Mit Schriften über das Kali-Yuga versorgte auch die französische Esofaschistin Savitri Devi die internationale Alt- und Neonazi-Szene von den 40er Jahren bis zu ihrem Tod 1982. Gemäß ihrer hinduarischen Überzeugung erklärte sie Adolf Hitler zu einem gottgleichen Wesen, zum Heiland, zur Reinkarnation Gottes. Wie viel Gedankengut von Evola und Devi bei Milan angekommen ist, kann ich nicht einschätzen. Aber als er sich mal wieder so Milan-typisch zu nah zu mir hinlehnt, da sehe ich den Planeten in seinen Augen bereits in Flammen stehen. Ein lautes Flüstern. 24 Monate, 30 maximal. Dann schweigen wir und hören der Rede eine Weile zu, bis Milan bemerkt, dass seine linke Faust noch immer die Bananenschale umklammert. Er weiß nicht, wohin mit der Schale. Er guckt sie unentschlossen an, als sei auch sie ein Teil der bösen, aber notwendigen Mächte, die zum reinigenden Weltenbrand führen werden. Wortlos dreht er sich um, klettert über die Absperrung und verschwindet im nächsten Supermarkt. Zum Abschluss der Veranstaltung steht ein AfD-Direktkandidat hinter Mikrofon und schmettert das Deutschlandlied. Er trifft zwar nicht die Töne, aber dafür lässt er sein R aus tiefstem Rachen rollen. Die Menge rollt mit. Dann löst sich die Versammlung langsam auf. Jens und Milan als quasi Mitveranstalter müssen sich noch um den Abbau kümmern und rennen zwischen Ordnern, Bühne und Lastwagen aufgeregt hin und her. Der kleine Lukas steht am Ausgang und verteilt die Flyer. Spinner, Spitzel, Kind. Ich treffe Jürgen Elsässer an diesem Abend nicht. Da hat etwas mit der Tischreservierung nicht geklappt, sagt Milan, und wir sind beide gleichermaßen enttäuscht. Jens wird noch eine ganze Zeit lang mit dem Abbau beschäftigt sein, daher gehen wir vorerst zu dritt ins Lokal an der Ecke und nehmen Platz. Milan, ich und zwischen uns, tief in die Speisekarte vertieft, sitzt der kleine, vom Aussterben bedrohte Lukas. Wir bestellen Wein und Apfelsaft. Lukas ist 10 Jahre alt und auf seinen Vater unheimlich stolz. Die Rede vom Papa hat ihm von allen am besten gefallen, sagt er. Es irritiert tierisch, den windschiefen Plakatierer Milan und den kleinen Jungen nebeneinander sitzen zu sehen. Sie gehen vertraut miteinander um, kennen sich seit Lukas Geburt. Milan hat ihm schon die Windeln gewechselt. »Feines Würzfleisch vom Schwein«, liest Lukas aus der Karte vor und fragt, ob er sich das bestellen darf. »Nein, Schwein kann man gar nicht essen«, verkündet Milan so laut, dass die vorbeigehende Kellnerin verwundert herumfährt. »Das manipuliert den Geist und macht ihn manipulierbar.« Er zählt die weiteren katastrophalen Effekte auf, die der Verzehr von unreinem, giftigem Schweinefleisch hervorruft. Er klingt wie ein verwirrter Rabbiner oder Imam mit mittelschwerer Kopfverletzung. Lukas ignoriert Milans weitere, ewige Ausführungen, so wie ein Erwachsener die unsinnigen Erzählungen eines Kleinkindes überhört und blättert in der Speisekarte herum. »Hähnchenschnitzel Schweizer Art«, liest er. Das Lokal ist gehoben in Preis und Ambiente. Dunkles Holz, cremige Tischdecken, verstaubte Weinflaschen und Ölmalereien an den Wänden. Heimat, Wohlstand, Spießigkeit. Vielleicht sieht Jürgens gutes, altes Deutschland ja genau so aus. Vom Nachbartisch das Geplärre der AfD-Männer vom Kreisverband. Die einen sind beinharte Assis, die anderen sind beinharte Assis in beigen und senffarbenen Sakkos. Alle trinken Bier, alle freuen sich gespannt auf die Wahlergebnisse. Milan kennt die Männer und sie kennen Milan. Zumindest nickt man sich kurz zu, dann erzählt Milan weiter von der Geistesmanipulation durch Fleischkonsum. Lukas, weißt du das eigentlich schon, was der Milan da erzählt? Lukas weiß das alles schon längst. Er weiß von ungesundem Fleisch und Palmöl und Mikrowellenstrahlungen, die einen krank machen. Euphorisch teilt Lukas sein Wissen mit mir, aber Milan unterbricht immer wieder, korrigiert ihn, weiß es besser. Beide wollen sie sprechen, beide wollen sie Anerkennung. Beide wollen, dass ich beeindruckt bin von dem, was sie alles wissen. Nur ist der eine 10 und der andere 40 Jahre alt. Und leider schafft es der Ältere, sich durchzusetzen. Es ist wichtig, dass du auf minimale Nahrung reduzierst. Seit einigen Jahren ernährt sich Milan vegan und isst nur das Allernötigste. Er rechnet sich damit bessere Überlebenschancen im kommenden Weltkrieg aus. Kämpfen sollen die anderen, er werde in Deckung gehen. Mit dem Kali-Yuga ist nicht zu spaßen. Im Weltkrieg, fällt Lukas dazu ein, da fallen Atombomben, weil im letzten Krieg ist ja die erste auf Hiroshima gefallen. Alles Blödsinn. Atombombe ist Blödsinn, gibt's nicht, da gehe ich nicht mit. Lukas will noch was sagen, aber Milan lässt ihn nicht. Nein, es sind viel heftigere Waffen und Umstände, auf die wir uns gefasst machen müssen, sinniert er. Drum hat er einen Container angemietet, einen großen Schiffscontainer, wo alles Nötige drin gelagert ist. Und wenn es dann soweit ist, wird er nicht kämpfen und nicht rennen. Nein, Milan wird sich dann in seinen Container setzen und wegschippern lassen. Über alle Weltmeere. Seid mal ein bisschen leiser, ja? Rügt Lukas und klingt auf einmal sehr erwachsen. Vielleicht ist er auch sauer, dass Milan ihn jetzt schon zweimal so unhöflich unterbrochen hat. Milan wurde auch schon mal aus einem Restaurant rausgeworfen. Was hatte Milan denn da so erzählt? Solche Sachen eben. So AfD-Sachen. Milan schmollt. Und warum glaubst du, sind die Leute so fies, wenn man denen AfD-Sachen erzählt? Die sind gegen die AfD, weil die eben Angst haben, dass sie dann schlecht behandelt werden oder dass die mit Farbbomben beworfen werden. Die trauen sich nicht mitzumachen. Die wollen in der Menge sein. Wow, du bist ein ziemlich informierter Junge, lobe ich Lukas. Du auch, lobt er zurück. Danke. Als informierte Jungs widmen wir uns den großen politischen Fragen unserer Zeit. Wir beginnen mit der BRD im Allgemeinen. Ich finde, die Polizei ist sehr schwach, sage ich jetzt mal, gegen die Zustände, sagt Lukas und richtet sich die Brille. Da müssen wir die Grenzen zumachen. Und ist Deutschland ein freies Land, also seit dem Zweiten Weltkrieg? Also, wir sind noch im Krieg, noch mit Russland, denn der Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Milan erwacht zu neuem Leben. Spinnst du? Es gibt keinen 2+4-Vertrag. Alles Lüge. Es gibt nur das Besatzungsstatut. Genau, das Besatzungsstatut. Da habe ich mal ein Video vom Papa auf seinem Handy gesehen, aber ich kann mir das alles nicht so ganz merken. Jedenfalls sind sich Milan und Lukas darin einig, dass einzig die AfD das Land noch retten kann. Wir brauchen Denkfabriken, die Köpfe wie Schiller, Goethe und Schopenhauer zusammenbringen, grübelt Milan. Dann müssen wir mit China, Indien und Russland kooperieren und als Verbündete den Satanismus zerstören. Wir können's noch schaffen, sagt Lukas. Wir müssen die 666 bekämpfen, ruft Milan. Grenzen dicht, bewaffnen, quiekt Lukas. Ich zwinge mir ein Lachen ab. So hell Lukas' kleine Kinderstimme auch sein mag, schwingt da doch eine Strenge mit, die ich mir auf keinem Schulhof vorstellen kann. Sagt er solche Sachen in der Klasse? Zu seinen Freunden? Spielen sie dann zusammen Schießbefehl auf Balkanroute? Lukas ist ein sehr altes Kind. Milan nur ein großes. Milan lässt sich von der Kellnerin was zu schreiben bringen. Dann beginnt er, eine komplizierte Tabelle anzufertigen, die Buchstaben und Zahlen einander zuordnet. Dazu eine kryptische Buchstabenanordnung. Ein Rätsel, das am Ende sicherlich 666 ergeben soll. Verstehst du eigentlich, was der Milan da immer erzählt? Frage ich. Nicht alles. Das ist manchmal sehr schwierig zu verstehen, aber ich verstehe fast alles. Glaubst du denn, dass das alles stimmt? Der Papa findet das zu 80% richtig, was der Milan sagt. Nur manchmal ist das Quatsch. Prost, Lukas. Prost, Tobi, auf dein Jugendliches. Wir stoßen an, mit Wein und Apfelsaft, und diesmal muss ich ehrlich lachen. Ich bemerke nicht, dass ich mir mit den letzten Fragen zu viel herausgenommen habe. Denn jetzt schiebt Milan sein vollendetes Rätsel Lukas zu und drückt ihm den Stift in die Hand. Dann stützt er seinen Kopf auf der Faust ab und fixiert mich. Was machst du eigentlich so? Was meinst du? Was machst du so? Beruflich oder im Leben? Milan legt seinen Kopf schräg. Du kommst mir manchmal wie ein Spitzel vor. So ein Unsinn, wieso denn das? Frage ich und atme ein und aus, wie man das so macht, sonst erstickt man nämlich. Du stellst so viele seltsame Fragen, wie ein Spitzel. Ach Milan, was du nicht alles findest. Und ich erzähle ein wenig, weshalb ich es für so wichtig halte, dass man sich austauscht und einander befragt, sich vernetzt in der Szene. Ich gebe mir Mühe, nicht zu viel zu reden und nicht zu wenig, einfach ein bisschen quatschen und dabei nicht auf den Tisch zu gucken, denn auf dem Tisch liegt mein Handy und unter dem Handy liegt mein kleines Olympus-Aufnahmegerät, auf das ich jetzt nicht gucke, an das ich jetzt auch nicht denke. Milan beäugt mich kritisch, während ich so vor mich hin plappere, das Atmen nicht vergesse und zwischendrin bei der Kellnerin noch Wein nachbestelle. 548. Lukas hat das Rätsel gelöst. Das kann nicht sein. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, sagt Milan und geht mit Lukas das Rätsel durch, während ich ganz langsam und unauffällig meine elektronischen Gerätschaften in der Hosentasche verschwinden lasse. Irgendwie schon grandios, dass Milan, der schiefe Mann mit der Spinnphysiognomie und Spinnerlogik, mich verdächtigt. Als einziger. Jetzt beugt er sich über sein Rätsel und verrät dem kleinen Lukas, welche Zahlen des Satans sind. Zufriedenstöhnend nimmt Jens Platz, bestellt Essen, besteht darauf, dass wir das alle tun, und wir beglückwünschen ihn noch einmal herzlich zu seiner Rede. Die Stimmung ist entspannt. Milan und Lukas freuen sich, fallen sich nicht mehr ins Wort, Papa ist jetzt da. Die natürliche Ordnung am Tisch ist wiederhergestellt. Jens ist zufrieden mit dem Tag, auch wenn das Treffen mit Elsässer in die Hose gegangen ist. Er ist jetzt offiziell AfD-Mitglied. Das ist doch was. Er hätte auch nicht übel Lust, Vollzeitpolitiker zu werden, aber dafür verdient er mit seinem Betrieb einfach viel zu gut. Er lacht. Wir lachen. Bevor das Essen kommt, gehe ich mit Jens nochmal vor die Tür. Die Linken haben das Auto eines Freundes von ihm entglast, sämtliche Scheiben eingeworfen. Jetzt will er ein Auge auf seinen Wagen behalten. Großflächige AfD-Sticker verzieren die Seite des Autos. Ich rauche meine Zigarette und frage ihn, ob er eigentlich mit Milan viele Überzeugungen teilt. Ich zahle Steuern, er lacht. Und dann sagt er all die Sätze, die man als AfD-Mensch ebenso sagt. Souveränität ist ein wichtiges Thema, aber zuerst müssen wir an die Macht. Man will ja nicht wie so ein Reichsbürger dastehen. Und ich bin jetzt auch kein großer Esoteriker, aber mit ein paar Sachen hat der Milan ja wirklich recht. Weißt du zum Beispiel, was das Kali-Yuga ist? Als wir wieder reinkommen, stellt Milan nochmal seinen Kopf schräg. Der Tobias kommt mir manchmal wie ein Spitzel vor, sagt er mit spitzen Lippen, aber Jens will davon nichts hören. Tobi interessiert sich eben für die Sachen. Der saugt die auf, das habe ich in seinem Alter auch getan. Erleichtert bestelle ich noch eine Runde Getränke. Zufall und Kalkül. Aber ist das nicht alles auch einfach Zufall? Ein paar Wochen zuvor spazierte ich mit meiner guten Freundin durch Kreuzberg und wir tranken Soja- respektive Mandelmilch-Cappuccinos. Mit den Soja-Cappuccinos hatte ich wegen der ganzen Schnitzel und Würste und Biere angefangen und ich fühlte mich sehr gesund und wahnsinnig hip und erzählte von den AfD-Hass- und Warnmanufakturen. Allerdings zeigte sich die Freundin wenig beeindruckt. Meine Erlebnisse in Jürgens gutem alten Deutschland schockierten sie nicht. Das ist Zufall und Kalkül. Du reist den superrechten AfD-Menschen hinterher und wunderst dich dann, superrechte AfD-Menschen zu treffen? Ich wundere mich, wie anschlussfähig diese eine Verschwörungstheorie ist. Aber du suchst dir doch die Irren. Du gehst zu einer AfD-Veranstaltung, wo zufällig ein Irrer ist und mit dem betrinkst du dich dann bis zum Exzess. Das sagt weniger was über die AfD aus als über dich. Aber der Biolehrer glaubt den Unsinn doch genauso wie der Irre. Biolehrer sind immer die Irrsten. Darüber musste ich nachdenken. Der Soja-Cappuccino schmeckte übrigens so richtig, richtig scheiße. Ich hätte doch Mandel nehmen sollen. Vielleicht hat meine Freundin recht. Was sagt das alles über die AfD aus? Jens ist gerade erst Mitglied geworden. Milan will keines werden. Lukas besucht die 5. Klasse. Und die Männer, die im nächsten Abschnitt durch die Tür des Restaurants hereinstürmen werden, können doch auch nicht repräsentativ für eine Partei gelten, die im nächsten Kapitel von fast 13% aller Deutschen gewählt wird. Aber dann, gar nicht so lange nach meinem Kreuzberger Spaziergang und gar nicht so lange vor meinem Abend in der ostdeutschen Stadt, veröffentlicht die Welt am Sonntag eine alte E-Mail der AfD-Spitzenkandidatin. Von Alice Weidel, gesendet Sonntag, 24. Februar 2013, 12.42 Uhr, Betreff zu unserem Gespräch am Freitag. Lieber J. Der Grund, warum wir von kulturfremden Völkern wie Arabern, Sinti und Roma etc. überschwemmt werden, ist die systematische Zerstörung der bürgerlichen Gesellschaft als mögliches Gegengewicht von Verfassungsfeinden, von denen wir regiert werden. Diese Schweine sind nichts anderes als Marionetten der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs und haben die Aufgabe, das deutsche Volk klein zu halten, indem molekulare Bürgerkriege in den Ballungszentren durch Überfremdung induziert werden sollen. Lies doch mal dieses Link durch zur Souveränität Deutschlands. Dass Deutschland gar nicht souverän ist, dürfte doch für den ekelhaften Fatalismus in der Tagespolitik, zum Beispiel unsere Enteignung durch die Euro-Rettung, korrumpierte Judikative, Bundesverfassungsgericht, erhellend sein. Mehr dazu ein anderes Mal. http://www.terra-kurier.de/deutschland.htm. Liebe Grüße, Lille. Die Lille, die sich ja mittlerweile wieder Alice Weidel nennen lässt und es zur Vorsitzenden der drittgrößten Fraktion im Bundestag gebracht hat, wird von der Presse übrigens als wirtschaftsliberal eingeschätzt, kaum als nationalkonservativ und schon gar nicht als ultrarechts. Nachdem die E-Mail publiziert wurde, behauptete Weidels Rechtsanwalt, dieser Text sei eine infame Fälschung. Aber der Empfänger der E-Mail gab eine eidesstattliche Versicherung ab und Weidel und ihr Anwalt verstummten. Ich folgte Alices Rat und klickte mich noch ein wenig durch die von ihr verlinkte Internetseite, den Terra-Kurier. Dort las ich alles zu meinen Lieblingsthemen. Es gibt Artikel zur 9-11-Verschwörung und Reichsflugscheiben, zu Giftgasen und Chemtrails. Die schwarze Sonne und das Treiben der Urlogen werden besprochen. Aber vor allem geht es um das Deutsche Reich, die BRD GmbH und die böse Anti-Reichsbürger-Propaganda. Auch zum Skandal um Frau Weidels E-Mail wird Stellung genommen. Die Autoren des Terra-Kuriers lehnen zwar das System und damit jede Form von Partei kategorisch ab, der Frau Weidel wünschen sie allerdings alles Gute für ihren weiteren politischen Weg, der hoffentlich weiterhin zu den richtigen Erkenntnissen und Wahrheiten führt. Ich setze mir einen Tee auf, lege mir einen Notizblock bereit und stelle mich schon auf eine lange Nacht mit dem Terra-Kurier ein, aber dann, zwei kurze Klicks weiter, stolpere ich gleich über folgende Sätze. Heute wird uns vorgegaukelt, dass die Deutschen zwischen 1933 und 1945 eine Diktatur zu erleiden hatten. In Wahrheit lebten die Menschen damals in einer Wohlfühl-Volksgemeinschaft. Nein, mit dieser Wohlfühl-Webseite muss ich mich nicht länger beschäftigen. Ich habe verstanden. Für einen Moment sehe ich die Wahrheit. Ich rufe meine Mandelmilchfreundin an. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist, quieke ich ihr auf die Mailbox und schicke einen Link hinterher. Könnte es nicht sein, dass all die Rechten, vom zünftigen CSUler bis zum hinterletzten Wadentattoo-Ronny, an diesen Scheiß glaubten, es aber nicht sagen? Dass sie alle viel besser vernetzt sind, als wir denken. Untereinander und mit irgendwelchen extremistischen US-Milizen, Neurechts-, Alt-Right-Digital-Trollen, norwegischen Kreuzrittern, Schweizer Freeman und russischen Motorradmonstern in einer neuen Ken Jebsen-Querfront mit ungeimpfter Hippie-Armee. Es ist nur ein kurzer Moment, in dem mir dieser Gedanke kommt. Ein Moment, in dem ich durch die Gardine auf die Straße luge, ob da vielleicht ein verdächtiges Fahrzeug wartet. Plötzlich bekomme ich schlecht Luft, spüre die Mikrowellen, rieche das Gas. Vielleicht gibt es keine Zufälle, denke ich mir in diesem kurzen Moment. Wird schon wieder werden. Die ostdeutsche Stadt. 10 Uhr durch. Lukas hat sich auf der Bank zu einer Kugel zusammengerollt und ist eingeschlafen. Jens bittet um Espresso und die Rechnung. Er besteht darauf, mich einzuladen. Ich protestiere nur halbherzig, will mich ja nicht wieder verdächtig machen. Außerdem ist das Lokal nicht billig und Jens hat sein prall gefülltes Portemonnaie ohnehin schon gezückt, um damit anzugeben. Die Tür fliegt auf. 3 Männer kommen hereingestürmt, grüßen hemdsärmlich das gesamte Lokal, klopfen auf den AfD-Tisch und weil der voll belegt ist, lassen sie sich mit Selbstverständlichkeit bei uns nieder und bestellen Biere. Müde öffnet Lukas ein Auge, kugelt sich herum und schläft weiter, während die Männer in 0,nix eine Grundsatzdiskussion über die Zukunft der Partei starten, die in einer Reihe von Hasstiraden auf Frauke Petri mündet. Milan hält seinen Schädel schräg gestellt und auf mich gerichtet. Darum halte ich mich zurück. Still verfolge ich die Unterhaltung, in der die jeweilige Fick- und Wählbarkeit von Alice Weidel, Beatrix von Storch und Frauke Petri verhandelt wird. »Wart ihr eben auch bei der Veranstaltung?«, frage ich nach einer Weile. »Hast du mich nicht singen gehört?« Das sagt Gernot und er tut dabei ganz beleidigt. Er war es, der eben mit Deutschlandlied, bebendem Zäpfchen und rollendem R die Veranstaltung zu einem bitteren Ende gesungen hat. Seine beiden Kumpels waren natürlich auch dabei. Alles gute Kumpels von Jens. Der eine ist in der Ortsgruppe, gehört zu den gemäßigt Konservativen, bleibt auch nicht lange am Tisch. Der andere, Thomas, ist kein Parteimitglied. Der hat früher zu harte Sachen gemacht. Gelächter. Ich war schon bei der NPD, ich war schon bei den Republikanern, ich war schon in der Reichsbewegung. Und warum jetzt nicht in der AfD? Ich habe für Deutschland sehr viel verloren. Und für was? Für nüscht. Denn unsere patriotischen Bewegungen hatten nie eine Chance. Drum hat er auch lange nicht an den Erfolg der AfD geglaubt. Aber jetzt will er erstmal die Wahlen abwarten und dann im nächsten Jahr in die Partei einsteigen. Gernot und der gemäßigte AfDler nicken. Thomas sieht nicht aus wie einer, dem man gerne widerspricht. 50, graumeliert, bärtig und breit, kalte, hellblaue Augen. Alles geschieht in einem langsamen, selbstsicheren Bewegungsablauf. Aber in seiner Selbstverständlichkeit liegt auch etwas Unangenehmes. Man würde sich nicht wundern, wenn er zwischen zwei Schluck Bier jemandem die Faust ins Gesicht schlüge. Thomas kommt aus Hessen, was zu hören ist, aber er musste in den Osten kommen, wie er sagt. Da gab es wenigstens noch ein bisschen Tradition. Man konnte noch Goethe rezitieren, es gab die preußische Schrift, die feldgraue Uniform. Er schlotzt das halbe Pilz in sich hinein und guckt zuversichtlich. Wird schon wieder werden. Gernot und der gemäßigte AfDler nicken. Jens hat Lukas liebevoll geweckt, ihm väterliche Gewissheiten ins Ohr geflüstert und die beiden haben sich aufgemacht. Sie verlassen das Lokal, Papa und Sohn, treten Hand in Hand durch die schwere Holztür hinaus in das dunkle Kali-Yuga. Mein Abend hingegen ist noch nicht zu Ende. Gernot, Thomas und Milan haben noch Durst. Bier für alle, Weißwein für Milan. Prost, Männer, Prösterchen. Ich bin ziemlich betrunken. Gernot lacht. Ich glaube, ich habe einen Witz gemacht, aber ich erinnere mich nicht mehr, was das für einer war. Kam aber wirklich gut an. Würde wirklich gerne wissen, was ich gesagt habe. Habe ich einen Witz, also einen Witzwitz erzählt? Ich bin davon begeistert, dass man sich in dieser Welt aus dunklen Kneipen und düsteren Lokalen Witze erzählt, meistens sogar mit Vorankündigung. Ich hab da noch einen, sagt Thomas und erzählt einen über einen Italiener und Sex. Ich lache und schütte mir beim Versuch zu trinken das Bier übers Hemd. Ich muss an meine Mandelmilchfreundin denken, frage mich, was das alles über mich aussagt. Wenn du an der Reichsbewegung interessiert bist, dann musst du dich an mich halten. Du findest keinen größeren Experten, sagt Thomas. Sagen das nicht alle? Alles, was du von der Reichsbewegung je gehört hast, das bin ich. Thomas gehört zur alten Riege der Reichsbürger. Zu denen, die sich damals auch so genannt haben. Inspektor des Deutschen Reiches war er damals. Wehmütig erinnert er sich zurück, stellt sich dar als eine Art rechtsradikaler Robin Hood, der armen Großmüttern Tricks beibrachte, um mit Gerichtsvollziehern und Polizisten fertig zu werden. 187 Euro Eintritt habe er für seine Vorträge verlangen können, sagt er stolz, und das Publikum habe das gerne gezahlt. Geweint haben die, wie im Kino, und gelacht wie bei so Comedy. Thomas will Patera gerne ein Interview geben, allerdings erst 2018, wenn sein AfD-Mitgliedsantrag durch ist. Neben dem Reichsbürger steht der AfD-Funktionär. Neben dem ein schlaksiger Esoteriker. Es ist schade, dass der gemäßigt konservative Parteigenosse von Gernot schon gegangen ist, der hätte das Deutschwarn-Quartett komplettiert. Thomas kann Milan nicht ausstehen. Das ist offensichtlich. Wann immer sich Milan an die Gruppe richtet, stöhnt Thomas entnervt auf, rollt seine Augen, äfft ihn irgendwann regelrecht nach und grinst danach selbstzufrieden, als hätte er ein Mega-Gag gerissen. Milan ist zu besoffen, um das noch mitzukriegen. Oder er entscheidet sich dagegen, es mitzukriegen. Wer weiß. Gernot, der singende AfD-Mann, scheint das Bindeglied zwischen den beiden zu sein. Mit ihm kommen beide klar, ich ja auch, solange er nicht singt. Unentschlossen, wo es hingehen soll, ziehen wir durch die Straßen. Die Läden zur Auswahl heißen Goldene Eiche oder Sunny oder zum schmierigen Wildschwein oder so ähnlich. Aber das eine hat schon zu, im anderen hat Gernot Hausverbot, im dritten sind nur Arschgeigen. Milan belehrt uns über die satanischen Mächte um uns herum. Lautstark und erschüttert, da rempelt Thomas ihn an. Er tut es nicht besonders heftig und vielleicht noch nicht mal absichtlich, aber der magere Milan gibt ein kehliges Stöhnen von sich und es katapultiert ihn vorwärts. Mit Not schafft er es, sich mit seinen Spinnenarmen an einer Mauer abzufangen. Solche Menschen, die sind schuld, dass die Reichsbewegung im Arsch ist, diese ganzen Spinner. Thomas und ich schauen auf den mageren Mann, der sich seine langen Finger an der Hose abwischt und sich umschaut, als habe er vergessen, wo er ist. Wenn das Land vor die Hunde geht, dann gehen die aber als erstes. Wenn die Titanic untergeht, dann sperren wir die in den Maschinenraum. Man sieht Milan plötzlich Alter, Angst und Alkohol an. Die traurigste Wurst im Wasserbad. Er lehnt mit dem Rücken an einem Asia-Bistro und beguckt sich seine Hände. Ich muss an den einen Satz von Jörn Beckmann, dem engagierten Anti-Reichsbürger-Aktivisten, denken. Viele von dieser Reichsbürgertruppe sind die, die als erstes ins Lager kommen, wenn die Stiefelnazis die Macht ergreifen. Ehrlich, Tobi, mit sowas kannst du kein Deutschland machen, stellt Thomas fest. Die sind krank. Verschwende deine Gedanken nicht an die Reichsbewegung, auch nicht an die Partei. Der deutsche Drops ist gelutscht. Das Thema Deutschland ist durch. Das Deutsche Reich ist verloren. Man muss irgendwann erkennen, wann eine Schlacht verloren ist, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich führe die Schlacht bis zum Exzess weiter und verliere den ganzen Krieg wie Stalingrad. Oder ich erkenne den Zeitpunkt, mich zurückzuziehen, um dann zum Schluss den Krieg zu gewinnen. Was willst du lieber? Ich will lieber am Schluss gewinnen, sage ich. Thomas auch. Und Thomas hat einen Plan. Dann gibt er mir seine Nummer. Ruf mich an, wir haben da was zu besprechen. Dann geht er seines Weges. Gernot folgt ihm. Milan und ich, wir torkeln weiter und umeinander und trinken noch Gin Tonics in einer blau beleuchteten Bar, wo wir mit Männern reden, die eiserne Kreuze an Halsketten tragen. Milan entschuldigt sich dafür, mich ein Spitzel genannt zu haben, aber er fand es ebenso komisch, dass ich mich für alles gleichermaßen interessiere, Esoterik und AfD und Reichsbewegung und meine Fragen an Lukas und dass ich nie widerspreche. Milan ist es gewohnt, dass man ihm widerspricht. Nur zu gerne nehme ich die Kritik an und beherzige sie sogleich. Ich sage Milan, dass jetzt aber auch mal gut ist, dass ich kein Spitzel bin, diese Scheiße aufzuhören und er die Schnauze zu halten hat. Ich lasse ihn nicht mehr ausreden. Ich zeige Dominanz, Zähne, Brusthaar, zünde mir eine Kippe an. Wir schauen uns mit alkoholverschwemmten Augen an. Schon gibt es keine Zweifel mehr an Tobias Pateras Authentizität. Thomas Hass auf Milan hat auf mich abgefärbt. Oder der Hass des ganzen Abends. Vielleicht ist er in mich eingesickert. Milan blubbert schon wieder irgendwas von unsterblichen Seelen im liebesdurchsprudelten, was auch immer, und findet, dass ich das nicht verstehen könnte. Vielleicht sollte ich noch roher mit Milan umgehen. Vielleicht sollte ich ihm in den Nacken greifen, ihm meine Finger so richtig schön ins Fleisch treiben und ihm sagen, dass er mich zu respektieren hat. Das würde funktionieren, da bin ich mir sicher. Darauf hätte ich auch Lust. Prost. Wir stoßen an. Er habe selber Kinder, sagt Milan. Manchmal kann er nicht schlafen, weil er sich Sorgen um sie macht. Ich mache mir auch Sorgen um seine Kinder. Aber ich greife ihn nicht am Nacken. Ich ziehe ihn auch nicht am Ohrläppchen, piekse ihn nicht ins Auge und schlage seinen Kopf auch nicht gegen den Tresen. Stattdessen erzähle ich ihm von meinen dunklen Gedanken und finsteren Momenten. Milan versteht das alles, was ich sage, denn ich benutze nicht das Wort krank. Wir sind die Gesunden. Die anderen sind die Irren. Die Wähler, die Politiker, die Logen, die Frauen, die uns verlassen haben. Wir bestellen noch eine Runde Gin Tonic und reden über Götter, Gifte und Gurus. Dann bestelle ich noch eine Runde, weil ich besoffen bin. Und noch eine, weil ich so diese Erbärmlichkeit besser ertrage. Seine, meine. Dieser Mann gewordene Weberknecht ist doch auch nur ein kranker, trauriger Mensch. Wie wir alle anderen auch. Ich weiß gar nicht, ob ich Macht will. Auf dein Jugendliches, sage ich. Monaco an der Memel. Wahltag. Die Wahlparty findet im Club Traffic am Alexanderplatz statt. Ich hänge mich an die größte Menschengruppe dran und komme tatsächlich durch die erste Kontrolle von Polizei und Security. Bei der zweiten, gleich vom Eingang, werde ich aber doch rausgefischt. Nicht nur, dass ich keine Einladung habe, ich bin auch gnadenlos underdressed. Ich trage nur Sakko und Schlips, keinen Anzug. Netter Versuch, gratuliert der Ordner und begleitet mich zurück. Ich mische mich in die protestierende Menge vor dem Gebäude. Über unseren Köpfen schwenken die AfD-Anhänger und Funktionäre ihre Sektgläser auf der Terrasse. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda, skandieren die Demonstranten. Man fasst sich an den Händen, Es gibt einen Trommelkreis. Ab und zu brülle ich reflexhaft »Jawohl« und hoffe, dass das keiner hört. Push-Benachrichtigungen lassen die Handys aufkreischen. Die jüngsten Hochrechnungen kommen rein. »Ihr habt die Wahl verloren«, grölen geschniegelte Jünglinge und aufgebräselte Mädels vom Balkon zu uns herunter. Die anthrazitfarbenen Anzüge und Abendkleidchen stehen ihnen. Die Shampoosgläser und blasierte Verachtung passen wunderbar als Accessoire. »Das sind wohl die da oben, von denen ich so viel gehört habe. Die wütenden Menschen aus Garmisch, Königshofen und Kala würden denen vermutlich die Köpfe einschlagen. Halbherzig gebe ich noch ein alerter, alerter Antifaschista von mir, mir ist aber nicht danach.« »Scheiß doch auf die AfD«, sagt Thomas am Telefon. Ihn interessiert die ganze Geschichte mit der Wahl nicht mehr. Das alles macht überhaupt keinen Unterschied. Deutschland ist und bleibt verloren, ob es jetzt schneller oder langsamer geht. »Ich weiß nicht, Thomas. Es lohnt sich, für Deutschland zu kämpfen. Die Arschlöcher sind nicht in der Mehrheit. Viele wissen es auch nicht besser.« »Lass die in ihr Verderben rennen. Wir gehören hier doch gar nicht her. Tobi, lass uns darüber in Ruhe sprechen. Es gibt gute Nachrichten.« Die guten Nachrichten haben Thomas wieder Perspektive für die großen Dinge gegeben. Für die ganz großen. So richtig groß. In 2 Wochen ist er wieder in Deutschland, dann treffen wir uns und Thomas wird mir den Plan darlegen. Schlagartig wird mir klar, dass ich Thomas schon Monate zuvor getroffen habe. In Kala. Da hat Thomas seinen Plan bereits Elsässer präsentiert. Ich bin baff. Nun wird er mir persönlich und privat dargelegt und der Ehre nicht genug. Der Plan bezieht mich mit ein. Der Plan. Der Plan beginnt bescheiden. Mit einer Kleinsiedlung in Georgenwald, gleich bei der Stadt Rauschen. Rauschen heißt zwar mittlerweile Svetlogorsk, aber in unserem Plan reichen uns die deutschen Namen. In unserem Plan geht es ja auch um eine deutsche Siedlung. Die russische Exklave, der Oblast Kaliningrad, soll wieder zum Norden des deutschen Ostpreußens werden, zu Königsberg, zur neuen Heimstätte für das staatenlose deutsche Volk. Irgendwo muss man ja beginnen. Die kleine Siedlung besteht anfangs nur aus ein paar Häusern, unserem Verein, einer Handvoll Russlanddeutschen und einer Seniorenresidenz für deutsche Rentner, die ihr Ostpreußen nie aufgeben wollten. Die greisen Germanen werden im scharfen Ostseewind durch die Seebäderarchitektur wandern, Wiedergänger der Geschichte, als wären sie nie weg gewesen. Aber dann, so sieht es der Plan vor, folgt der deutsche Mittelstand unserem Ruf in Scharen. Sie werden kommen wegen der Steuervorteile, werden Briefkastenfirmen gründen, werden mit Thomas Treuhandfirma Verträge schließen. Denn wer hat schon Lust, Steuern an eine illegale BRD-Regierung zu zahlen, die damit den Untergang des eigenen Volkes finanziert? Alles, was wir für unseren Service einfordern, ist eine Beteiligung von 6%, Geld, das in das Siedlungsprojekt fließen wird. Schulen, Kindergärten, Kirchen. Es wird investiert, es wird immer attraktiver. Viele werden Niederlassungen bei uns errichten, den Papierkram erledigen natürlich wir. Das ist unsere Serviceleistung. Peu à peu wird so die Siedlung zu einem Dörfchen, das Dörfchen zu einem Dorf, und zu diesem Dorf gibt es Ackerflächen, Eigenversorgung, Produktion ringsum. Wir geben den Deutschen eine Perspektive. Thomas und ich sitzen in der Ecke des Lokals im schummrig-gelb-olivenöligen Licht. Es ist heiß, die Wände sind holzvertäfelt und ich fühle mich eingesargt. Wir sitzen gleich bei der Tür, haben alles im Blick, so dass niemand unbemerkt hineinkommen kann. Zwischen uns beiden die große Grillplatte für 2, ein obszöner Fleischberg, aus dem 2 Schaschlikspieße in die Höhe ragen und Thomas breites Gesicht einrahmen. Die ersten Schritte sind bereits gemacht, das Siedlungsprojekt ist auf dem Weg. Klar ist vieles, was ich sage, Zukunftsmusik, aber ich spüre, dass alles in meinem Leben notwendig war, um mich zu diesem Punkt zu bringen. Kaliningrad wird mein Lebenswerk. Mich will Thomas auch dabei haben. Für die Öffentlichkeitsarbeit. Sobald das Siedlungsprojekt gut angelaufen ist, soll ich darüber berichten. Jürgen Elsässer wird natürlich auch schreiben. Das wird eine große Geschichte in der Kompakt. Aber nichts über die Finanzierung sagen, mahnt Thomas. Finanziert über Vorgesellschaften. Mehr Infos geben wir nicht raus. Thomas stellt seinen Salat angeekelt beiseite. Thomas mag keinen Salat. Und noch ein Detail, aber ein wichtiges. Ein Tierheim wird gegründet. Die Straßenkatzen und streunenden Hunde von Kaliningrad werden zu uns gebracht, kastriert und aufgepäppelt. Dann an die verarmte, alte Bevölkerung als Haustier gegeben. Die Tiernahrung spendet Thomas Verein, das deutsch-russische Friedenswerk. Wir Deutsche lieben Tiere, fast genauso sehr wie große Grillplatten. Besonders lieben wir osteuropäische Straßenhunde und Schweinekoteletts. Außerdem stellen wir uns durch die Spendenaktion mit dem Russen gut. Nicht, dass wir ein schlechtes Verhältnis mit dem hätten. Die Russen wissen, dass sie uns unterlegen sind. Drum lassen sie uns ja auch kommen. Die wissen, dass wir denen Geld machen, sagt Thomas. Dennoch werden wir vorsichtig sein. Das Wort Reich nicht benutzen. Das würde sonst so klingen, als ob sich die Deutschen ihr Land hinterlistig durch die kalte Küche zurückholen, auch wenn es im Endeffekt so ist. Thomas nimmt sich noch ein Stück Fleisch. Thomas' Plan ist groß, aber alles, was er sagt, ist groß. Sein ganzes Leben hat Thomas bereits vor mir ausgebreitet. 1,5 Stunden, 2 Radler und die halbe Grillplatte hat das gedauert, denn Geschäftsmann, Selfmade-Multimillionär, Puffbesitzer und der allerwichtigste Kopf der Reichsbewegung. All das will er schon gewesen sein. Alles im Superlativ, alles als Märtyrer-Narrativ, alles mit absurden Geldsummen. Clever will er gewesen sein, diszipliniert, ruchlos. Als junger Banker will er Hunderttausende jeden Monat gemacht, als Puffbesitzer das gesamte Rotlichtmilieu der Stadt in Schach gehalten haben. Er sei zu den rivalisierenden Zuhältern einfach in den Club marschiert, todesmutig und mit klopfendem Herz, die Knarre habe er auf den Tisch geknallt. Wenn ihr mich loswerden wollt, müsst ihr mich schon umlegen, aber ich gehe nicht alleine. Ich nehme so viele von euch mit, wie ich nur kann. Thomas sagt solche Sätze wie ein 12-Jähriger, der einen Gangsterfilm nachspielt. Später irgendwann der Knast wegen Drogenhandels, unschuldig, versteht sich. Dann will er einen Mordanschlag überlebt haben und die Hetzkampagne gegen ihn, die ihn 2007 aus der Reichsbewegung getrieben hat, nennt er die größte Schlammschlacht, die es jemals gegen einen waschechten und erfolgreichen Systemkritiker gab. Überprüfen lässt sich das wenigste davon. Im Internet finden sich bloß Hinweise auf Thomas' zahlreiche rechtsradikale Aktivitäten, den Puff, und in einem alten Fernsehbeitrag ist ein paar Momente lang ein Vortrag von ihm zu sehen. Sein Gesicht ist verpixelt. Ich höre seine Geschichten trotzdem gerne. Gerade weil sie so grandios und unglaubwürdig sind. Wieder prahlt er auf eine geradezu obszöne Art mit bescheuert hohen Geldsummen, und im selben Ton spricht er von seinen Kontakten nach Russland. Der Gouverneur Alichanow, die Wirtschaftsministerin, Putins Stellvertreter, ein alter Generalmajor. Alle hat er kennengelernt, alle stehen sie hinter ihm, alle sind total begeistert von der Konzeption, sagt er. Er erzählt haargenau so, wie König Peter Fitzek im Dessauer Gerichtssaal von seinen fantastischen Abenteuern in Paraguay berichtet hat. Wenn man groß genug lügt, wird die Wahrheit egal. Das ist politisches Grundwissen. Wow, sage ich. Als Thomas anmerkt, dass das russische Wirtschaftsministerium für sein Siedlungsprojekt eine separate Abteilung aufbauen will. Aber Thomas warnt auch. Der Russe macht sich oft wichtig. Die Kellnerin, jung, dunkel und hübsch, kommt zu uns an den Tisch und fragt, ob alles in Ordnung sei. Alles ganz wunderbar, sagt Thomas und bestellt warmen Slivovitz mit Honig. Die Kellnerin hat davon noch nie gehört und schaut uns gespannt zu, wie wir mehrere Löffel voll in das Schnapsglas rühren, bis der scharfe Obstbrand pappsüß ist. Thomas lässt die Kellnerin kosten, fragt nach, woher sie stammt. Serbien? Das hätte er nicht gedacht. Und er lobt sie für ihre gute Arbeit. Sie kichert. Ich glaube, sie findet ihn charmant. Er bestellt noch eine Runde. Findest du sie heiß? Fragt er mich und gafft ihr mit der professionellen Geilheit eines ehemaligen Zuhälters hinterher. Ich finde schon, aber Thomas ist kritischer als ich. Müsste die Tante erst nackt sehen, ihr Arsch könnte total schrecklich sein. Der Plan besagt, dass wir den Tourismus beleben werden. 45 Kilometer weißer Sandstrand an der Ostsee. Da werden wir Ferienwohnungen und Hotelanlagen wie Unkraut aus dem Boden schießen lassen. Nachtclubs, Swimmingpools, all-inclusive. Und dann erst die Rominter Heide. Wälder, Hügel und Weideland, Rotwild, Flüsse und Harmonie. Da werden wir Ferienlager machen zur deutsch-russischen Völkerverständigung. In der Rominter Heide, da werden wir Jagdgesellschaften gründen. In die Rominter Heide hatte sich ja auch schon Hermann Göring verliebt. Der Reichsmarschall und Luftwaffenchef ließ sich dort seinen Reichsjägerhof errichten. Teils blieb er über Wochen in seinem Revier, um sich in aller Ruhe auf die Pirsch zu machen, und lud die Parteibonzen für Jagdpartien zu sich. Als 1944 die Rote Armee nahte, beorderte Reichsjägermeister Göring die deutschen Truppen: Retten Sie meine Heide! Ich glaube, das ist unser Plan. Wir werden Hermann Görings Heide retten. Der Plan verlangt nach mir. Er schreit nach Tobias Patera. Wir werden eine Sendestation aufbauen, einen eigenen deutschen Fernsehsender. Live aus Königsberg richten wir uns an das deutsche Volk, den durchschnittlichen Bürger, und wir klären auf. Und wer soll den aufbauen? Ich und Tobias Patera in Zusammenarbeit mit Russia Today, dem staatlich russischen Propagandasender. Das hat Thomas schon abgemacht, das sieht der Plan so vor. Und mit diesem offiziellen Sender werden wir die Wahrheit verbreiten über die BRD, über die Gesetze und über das, was tatsächlich passiert ist. Mit letzterem meint Thomas den Zweiten Weltkrieg, und er verliert sich in einem langwierigen Exkurs über die heldenhafte Kriegsleistung der Nazis und die hinterlistigen Amerikaner, und er klingt dabei wie ein Fußballfan, der auf die Entscheidung des Schiris schimpft. Darum mag er auch Ken Jebsen und die Druschba-Friedensfahrt nicht. Im letzten Jahr ist er sogar mitgefahren, aber diese devote Unterwürfigkeit Russland gegenüber kotzt mich an. Und dann sagt er so richtig harte Nazisätze ganz alter Schule, so richtig Napola. Die ganze Welt hat 6 Jahre gebraucht, um uns in die Knie zu zwingen. Und ich will Anerkennung und hoch erhobenen Hauptes Verlierer sein. Und das war kein Angriffskrieg. Und so weiter und so fort. Auch darüber werden wir berichten, mit unserem Fernsehsender, mit der Sendeanstalt Neu-Ostpreußen. Tobias Patera fühlt sich geehrt. So eine wichtige Funktion im Schicksal des deutschen Volkes einzunehmen. Elsässer, Jebsen, Pirinski, alles Kleinvieh, die können einpacken. Hier kommt der Königsberger Reichsfunk in Farbe, Furor und unter der Führung von Patera, dem größten faschistischen Propagandisten seit Dr. Goebbels. Das, was mir Thomas hier anbietet, ist Macht, Anerkennung und ein großer Haufen Rubel. 500.000 Euro will Thomas als Startkapital bereitstellen. Da kommt auch was für mich bei rum. Bald schon kann ich mir die Siedlung vor Ort ansehen. Und bald darauf werde ich das reichsdeutsche Volk ins gelobte Land führen, wo warmer Slivovitz mit Honig fließt. Apropos, noch eine Runde. Thomas rührt sich so lange Honig ins Glas, bis der Inhalt dick und goldgelb ist. Ich muss noch fahren, sag ich, aber bin jetzt schon zu dicht. Ich werde mir ein Hotelzimmer nehmen müssen. Ich habe mein Reisebudget schon vor Monaten überzogen. Ich könnte das Geld von Thomas gut gebrauchen. Thomas' Idee ist nicht neu. Die Regermanisierung Königsbergs wurde bereits in den 90er Jahren versucht, damals von Manfred Röder. Erinnern Sie sich? Das war eben der erste aller selbsternannten Reichsbürger. Der Rechtsterrorist, der sich schon 1978 zum Reichsverweser ernannt hatte. Gemeinsam mit weiteren Neonazi-Größen, unter anderem dem DVU-Vorsitzenden Gerhard Frey, eingekauftes Arschloch, so Thomas, und einem Stammkapital von 500.000 Mark machte er sich 1993 auf den Weg nach Kaliningrad. Als deutsch-russisches Gemeinschaftswerk erwarb der Neonazitrupp alte Häuser, ließ Russlanddeutsche ein ganzes Dorf aufbauen und sich ansiedeln. Die Ostprovinz sollte zurückgeholt werden, und Röder durfte seine Pläne sogar in der Hamburger Führungsakademie der Bundeswehr kundtun. Die Bundeswehr war begeistert und spendete dem verurteilten Terroristen und Holocaustleugner 3 alte Militärfahrzeuge und annähernd 2 Tonnen Werkzeug im Wert von insgesamt 20.000 Mark. Die Aktion Deutsches Königsberg scheiterte dennoch. Röder und Kumpane erhielten ein Einreiseverbot. Aber die Idee der Regermanisierung Ostpreußens blieb in der Neonazi-Szene quicklebendig, auch jenseits des Sommerurlaubs in Polen und des Ferienhäuschens in Ungarn. Die Reichsbürger sind heute spirituelle Esoteriker und okkulte Faschisten, verfilzte Friedenshippies und bürgerliche Biolehrer, linke Rapper, rechte Ronnies und Mitglieder des Bundestags. Aber am Anfang waren sie einfach ein Haufen Alt- und Neonazis. Und ich bin irgendwie im Kreis gereist und da rausgekommen, wo alles angefangen hat. Nur sind die meisten mittlerweile schlau genug, das Wort Reich nicht mehr herauszuposaunen. Sie nennen sich nicht mehr Reichsbürger oder Nationalisten, sondern Systemkritiker, Paneuropäer oder besorgt. Sie wollen auch Ostpreußen nicht mehr zurück. Sie wollen nur ein Siedlungsprojekt starten. Aus dem deutsch-russischen Gemeinschaftswerk wurde das deutsch-russische Friedenswerk. Und hatten sie 1993 für ihren Plan 500.000 Mark, stehen ihnen jetzt 500.000 Euro zur Verfügung. Gut, letzteres behauptet Thomas und seinen Zahlenangaben ist nie zu trauen. Aber es fällt schwer, sie einfach als Unsinn abzutun. Ich bestelle doch noch ein Slivovitz bei der hübschen Serbin. Ich finde ihren Hintern völlig in Ordnung. Ein paar Zahlenangaben. Der Plan besagt, dass wir größer werden. Immer größer. 4000 Hektar Bauland bei Tapiau, der Russe nennt es Gwardaisk, 30 Kilometer östlich von Königsberg. Kostenpunkt? 3 Millionen. Das Gebiet werden wir bebauen, eine Stadt gründen. Und dann werden wir uns die anderen Städte nehmen. Nicht kriegerisch? Zahlentechnisch. 2 Millionen Deutsche werden gegen 900.000 Russen stehen. Es geht nicht um Autonomie, auch nicht um einen deutschen Staat, das kommt alles viel später. Zunächst geht es um Zahlen. Es geht um unsere 2 Millionen, die wir für dieses Generationenprojekt brauchen, um Ostpreußen deutsch zu machen. Eine große Zahl, aber sie werden schon kommen, das besagt der Plan, das sagt Thomas. Der Plan erlaubt den Deutschen dann sogar, sich mit den Russen zu vermischen. Der Stamm der Prußen wird so neu entstehen. Zu 85% wäre der Prusse weiterhin deutsch, hat Thomas mit rassistischer Präzision ausgerechnet. 85%? Damit ist Thomas einverstanden. Man muss kompromissbereit sein. Immerhin geht es hier um die Rettung der weißen Rasse. Im Osten, hinter der deutsch-polnischen Demarkationslinie, da liegt das einzige Gebiet, wo die weiße Rasse möglicherweise noch überleben kann, sagt er. Der große Austausch. Umvolkung. Zigarettenpause. Thomas raucht Vokes, super slim, raucht sie bis zum Filter und sie scheinen in seinen dicken Fingern zu verschwinden. Er grüßt die vorübergehenden Frauen und schaut ihnen hungrig hinterher. Dann verrät er mir das Endziel des Plans. Er holt Luft und nennt das Kind beim Namen. Königsberg, das Monaco der Ostsee. Der Plan besagt, dass wir eine Formel-1-Rennstrecke bauen werden. Spielcasinos entlang der Küste mit großer Marina und Luxushäfen voll mit Riesenjachten. Da können sich die Araber in Monaco tummeln und das zugrunde richten und wir haben ein schönes, weißes Monaco an der Ostsee. Ich weiß, das klingt nach einer Riesengeschichte, wenn man sich das in einer Provinzkneipe anhört. Und in Hermann Görings geliebter Rumminter Heide, versteckt in den grünen Hügeln, da werden wir ein Bootcamp machen. Schon bald. So Wehrsportgruppe Hoffmann-mäßig, verstehst du? Flüstert Thomas. Hab ich richtig verstanden? Na, Wehrsportgruppe Hoffmann-mäßig, wenn die Deutschen hier dann rufen, weil sie Unterstützung brauchen. Die Wehrsportgruppe Hoffmann war eine terroristische Neonazi-Vereinigung. Das Münchner Oktoberfest-Attentat 1980 wurde von einem der Hoffmann-Terroristen begangen. Ein anderer ermordete wenige Monate später in Erlangen den jüdischen Verleger Shlomo Levin und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke. In den Jahren zuvor hatte Franz Josef Strauß die Wehrsportgruppe immer wieder als einen harmlosen Haufen Spinner und Verrückte bezeichnet. Zwei Gäste verlassen das Lokal. Servus, tschüssi, ruft ihnen Thomas fröhlich hinterher. Am Anfang des Abends, da nannte sich Thomas selber einen AfD-nahen Konservativen, einen systemkritischen Patrioten. Jetzt, nach 2-3 Radlern und ein paar warmen Honigslivowitzen, klingt er anders. Ich bin ja immer etwas radikaler, nee, realistischer. Ich glaube, es geht letztendlich um das Überleben der Welt. Er rechnet mir vor, wie schnell sich die dunkelhäutigen Untermenschen vermehren. Rassistische Hochrechnungen und faschistische Statistik. Dumm, falsch, aber unwiderlegbar. Du kannst die Welt nur noch mit einer ganz radikalen Maßnahme retten, wenn du Milliarden biologisch und den ganzen Nahen Osten atomar vernichtest. Nazi-Mathematik, kommt unweigerlich immer zur selben Endlösung. Und dann stirbt Tobias Patera. Sein Tod kommt überraschend. Patera sitzt da. Er verarbeitet die Information mit der Wehrsportgruppe und der atomaren Ausrottung, genehmigt sich noch ein letztes Globuli-Kügelchen, spült es mit einem guten Schluck Schweinekotelett herunter. Dann krampft er kurz zusammen und geht zu Boden. Einfach so. Sudden Death. Plötzliche Komplettnekrose. Ein Anfall akuter Nicht-mehr-Existenz. Ich schaue mich noch kurz nach ihm um, aber da ist er schon in den Fugen des Parketts verschwunden. Tobias Patera ist nicht mehr. Ich fühle mich erleichtert. Zuletzt habe ich Patera nur noch schwer ertragen. Allerdings sitze ich jetzt alleine mit einem Nazi in einem Restaurant und muss mir seine weinerlichen Allmachts- und Vernichtungsfantasien anhören. Ein richtiger Journalist würde vermutlich noch Details herausfinden, die Kontakte zu berühmten Neonazi-Größen, zur neuen Rechten, AfD und zur Reichsbürgerszene exakt ausloten, politische Skandale ans Licht befördern. Aber mein Interesse ist alle. Ich trinke auf mein totes alter Ego einen letzten Sliwowitz und lege das Aufnahmegerät offen auf den Tisch, um selber nicht mehr zuhören zu müssen. Vielleicht auch, um erwischt zu werden. Wäre gut fürs Buch, denke ich mir. Tobias Patera ist also weg. Übrig bin nur ich. Und ich nehme das alles durchaus persönlich. Atombomben und Wehrsportgruppen. Will mich dieser Mann tot sehen? Ich stelle ihm die Judenfrage. Will ein letztes Mal einen Nazi in seinem ganzen Wahn hören. Der Proto-Nazi Heinrich von Treitschke sagte 1879, die Juden sind unser Unglück. Der Neonazi Thomas sagt 2017, die liberalen Juden, ich mag sie so oder so nicht, ob sie liberal sind oder sonst irgendwas, aber die liberalen Juden sagen ja selbst, wir sind das Unglück der Welt. Zeiten ändern sich. Und es bleibt doch alles beim Alten. Ich überlasse Thomas die Rechnung. Er begleitet mich noch ein Stück durch den kalten Abend und versucht mich weiter mit großen Versprechen für den Fernsehsender in Deutsch-Königsberg zu locken. Ich höre nur halb hin, bin schon gar nicht mehr da. Im Hotel suche ich auf dem Handy nach meinen heimlichen Audioaufzeichnungen aus Kala. Es dauert eine ganze Weile, aber dann finde ich die richtige Stelle. Thomas, Martin Hohmann, Jürgen Elsässer. Ein Reichsbürger mit eliminatorischen Vernichtungsfantasien, ein antisemitischer Bundestagsabgeordneter und ein ultrarechter Hassprediger sitzen am lauen Sommerabend gemeinsam unterm Dohlenstein und sprechen über neue deutsche Siedlungen in den ehemaligen Ostgebieten. Damals fand ich das heftig. Aber jetzt, da ich Thomas und seine illustren Pläne kennengelernt habe, jetzt bin ich aufgebracht, erschüttert, empört. Und ich höre das Band noch ein zweites Mal, dann ein drittes Mal. Es ist nichts wert. Auch wenn es unwahrscheinlich ist. Man muss erst einmal annehmen, weder Elsässer noch Hohmann wissen, dass Thomas ein Neonazi ist, zu radikal sogar für die eigene Partei. Man muss davon ausgehen, weder Elsässer noch Hohmann wissen, dass deutsche Siedlungsfantasien in Kaliningrad aus der Reichsbürger- und Neonazi-Szene stammen. Oder dass Thomas die Unternehmer mit Steuervorteilen locken will. Oder von der Wehrsportgruppe. Oder der braunen Mathematik. Man muss davon ausgehen, dass weder Elsässer noch Hohmann an der BRD zweifeln, Antisemiten sind, Reichsbürger oder Nazis. Das würden sie nur verneinen. Oder mich gleich vors Gericht schleppen. Und weil in Deutschland niemand mehr so recht weiß, was ein Nazi ist, und weil man noch nie so recht wusste, was ein Reichsbürger ist, würde ich den Prozess vermutlich auch verlieren. Nein, diese Audioaufzeichnung ist verflucht wenig wert. Nur eines kann ich mit absoluter Gewissheit über den Sommerabend in Kala sagen. Der sackbesoffen krakeelnde Milan hatte als einziger Durchblick. Böh, röhrt er, kurz bevor er weggezerrt wird. Ihr lasst euch viel zu viel Scheiß andrehen. Damit hat er natürlich recht. Ungewaschen und verschwitzt liege ich unter der gestärkten Hotelbettdecke. Es ist gleichzeitig zu heiß und zu kalt. Ich wälze mich herum, schalte den Fernseher ein. Es läuft Matrix Revolutions auf Fox. Keanu Reeves zerschießt im Akkord austauschbare Systemagenten. Ich schalte den Fernseher aus. Wieder ein, wieder aus. Thomas Plan besagt, dass die braunen Massen den wahnhaften Köpfen von Elsässer, Sarrazin und Lille Weidel entsteigen werden. 50 Jahre gebe ich uns noch, dann ist Deutschland im Krieg, aber im allerletzten, hatte Thomas prognostiziert. Kali Yuga, der Knall, das Ende. Dem Plan zufolge wird der Führer Thomas dann kämpfen. 100-jährig wird der Führer aller Königsberger Preußen, Prußen und Deutschen dann sein. Und er wird milde lächeln. Ich hab's euch doch gesagt, aber ihr wolltet nicht hören. Und dann wird er die Wehrsportgruppe Sliwowitz entsenden. Eine gnadenlose Kämpfereinheit, fettschwartige Fleischmänner aus Ingrim und Disziplin. Sie werden sich in die atomar bewaffneten Reichsflugscheiben quetschen und grazil wie ein Schwarm Hermann Görings in die Lüfte steigen, um die verbliebenen Deutschen vor den undeutschen Horden und vor Bündnis 90 die Grünen zu retten. Den Nahen Osten werden sie in einen atomar verstrahlten Leichenberg verwandeln, den Rest der Menschheit werden sie vergiften. Zumindest werden sie ein paar Dönerbudenbesitzer und jüdische Aktivisten erschießen. Heil Thomas. Todmüde bin ich, aber mein Kopf läuft heiß. Das Laken nass vom Schweiß. Liegt es an Pateras Tod? Oder habe ich Angst vor dem Unsinn, den mir ein betrunkener Nazi nachts in einer Kneipe erzählt? Sollte ich nicht einfach darüber lachen? Ist Thomas selbst eigentlich bewaffnet? In einer seiner Geschichten kam eine Pistole vor. Ich stehe nochmal auf. Stell mich unter die Dusche. Vielleicht sollte ich doch zusagen und nach Kaliningrad fahren. Vielleicht lässt sich ja noch was machen an diesem Plan. Vielleicht gibt's noch Interpretationsspielraum? Ganz unplanmäßig. Ganz unplanmäßig wird sich Reichspropagandaminister Tobias Patera als feindlicher Spion entpuppen. Kaum erheben sich die Reichsflugscheiben, gibt er sich als jüdischer Blutmagier zu erkennen. Man hätte eigentlich drauf kommen können. Immerhin kontrolliert er die Medien. Wie sich herausstellen wird, hat er alle Brunnen vergiftet, die reichsdeutschen Kinder ausgetrunken, sämtliche Reichsflugscheiben sabotiert. Wie tote Spatzen werden sie vom Himmel fallen. Deutsch-Königsberg wird den atomaren Pilzen untergehen. Das Deutsche Reich wird nicht mehr sein. Irgendwann schlafe ich ein. Ich träume wirre Träume. Es wird Zeit, nach Hause zu fahren. 4. Die Rückkehr ins Reich. Von Pandemie und Paranoia. Schlimme Angst in schlimmen Zeiten. Die fliederfarbene Dame. 2,5 Jahre sind vergangen, seitdem ich von meiner Reise heimgekehrt bin. 2,5 Jahre, seitdem ich Patera getötet und irgendwo ganz tief in mir verscharrt habe. Seitdem ich wieder ich bin. Zumindest meistens. Zumindest manchmal. Und seitdem ich meine Distanz zum Reich und seinem Wahn suche. Nur will es mir nicht so richtig gelingen. So sehr ich mir auch Mühe gebe, es lässt mich einfach nicht ziehen. Es scheint zu expandieren, wächst mir hinterher. Das Reich wucherte nach Halle und nach Hanau, nach Kassel und Christchurch, El Paso und Pittsburgh und man könnte noch so viel mehr Orte nennen. Und jetzt das hier. Ich kann das Reich nicht länger ignorieren. Und darum stehe ich jetzt neben der kleinen Dame mit der fliederfarbenen Bluse. Das sind schlimme Zeiten, sagt sie, und damit hat sie ganz recht. Es ist der 29. August 2020, der erste Sommer der großen Pandemie. Die kleine Dame und ich stehen etwas verloren auf der Berliner Prachtstraße unter den Linden, ein paar hundert Meter vom Brandenburger Tor entfernt. Wir sind beide ein wenig überpünktlich, noch ist nicht allzu viel los. Die Verschwörungsgläubigen trudeln langsam ein, peu à peu, manche alleine, manche in kleinen Gruppen. Sie gehen die Straße herauf und herab, trinken aus ihren Kaffeebechern, schauen muffig drein oder paradieren ihre Shirts und Flaggen und Schilder. Diese Menschen kommen mir alle so bekannt vor, alle, jeder Einzelne. Die Déjà-vus treffen mich wie gezielte Fausthiebe ins Gesicht. Ein Typ stolziert an uns vorbei. Friedensvertrag, Souveränität, Freiheit steht auf seinem Shirt und er trägt eine übertrieben lange Fahnenstange vor sich her, von der die russische, die amerikanische und die Reichsflagge in den wolkenverhangenen Himmel flattern. Nein, das ist kein Déjà-vu mehr, das ist ein regelrechter Flashback. der erste von vielen an diesem Tag. Die kleine fliederfarbene Dame hat ein Schild dabei, hat es an einem Schnürsenkel befestigt und sich über die Schulter gehängt. Ich bitte sie um ein Foto und sie präsentiert es mir lächelnd, halb verlegen, halb stolz. Hilfe, hab Corona-Impfangst. Das Schild hat die kleine Dame selbst gemalt, mit rotem und lila Buntstift in unsicheren Großbuchstaben auf ein grünes Stück Pappe und unter den Großbuchstaben eine winzige Schnörkelschrift, schwer zu entziffern. Da schreibt die kleine Dame von den dreckigen Gaunereien der Weltgesundheitsorganisation und des milliardenschweren Medienmoguls Bill Gates, der uns bekanntlich allen Mikrochips einpflanzen will, wenn er nicht sogar Schlimmeres im Schilde führt. Man muss mit allem rechnen. Die Zwangsimpfungen kommen schon bald, erklärt mir die kleine fliederfarbene Dame. Sie weiß das, alle wissen das. Seit Beginn der Pandemie kann es zumindest jeder wissen, der es wissen will. Dieses düstere Allgemeinwissen kriecht durch die Endgeräte in die Köpfe der Menschen und die wollen immer mehr davon. Also gibt es auch immer mehr. Die Nachfrage bestimmt das Angebot und das düstere Wissen wächst durch die sozialen Medien, Online-Foren und Imageboards hindurch, wächst durch die Telegram-Kanäle und YouTube-Videos, die WhatsApp-Gruppen und Facebook-Timelines, wächst und breitet sich aus. Da können sich Regierung, Wissenschaft und Mainstream-Medien noch so sehr anstellen, da kann man sich noch so sehr mokieren, die Demonstrierenden mit extra lustigen Begriffen wie Aluhüte, Schwurbler oder Covidioten belegen, noch so sehr versuchen, eine scharfe Trennlinie zwischen den Irren und dem vernünftigen Rest der Bevölkerung in den Sand zu ziehen. Ist schlimm mit der Angst, oder? Frage ich die kleine Dame und sie nickt traurig. Ganz schlimme Angst habe ich, ganz schlimme Corona-Angst. Und wie zum Beweis hält sie mir nochmal ihr Schild hin, umklammert es. Zum Beweis für das schlimme Komplott, zum Beweis für ihre noch schlimmere Angst. Die nehmen uns doch alles weg mit ihren Lügen. Was nehmen die uns weg? Na alles, sagt sie, und ihr Bauch zittert ein wenig unter der fliederfarbenen Bluse. Die Freiheit nehmen die uns weg. Und die kleine Dame erklärt mir, dass es keine Pandemie gibt, sondern nur eine Grippe. Und dass es keine Klimakrise gibt, sondern nur Wetter. Und dass sie deswegen so Angst hat. Die lügen, wie sie atmen. Für die sind wir doch nur Ameisen, die machen mit uns, was die wollen. Ich habe da ganz schlimme Angst, ganz schlimm. Ich verstehe die kleine Dame und ihre schlimme Angst. Das meine ich ernst. Wie viel Weltuntergang kann man denn aushalten? Wie viel Apokalypse kann ein Mensch verarbeiten? Wir haben nur das eine Leben auf dem einen Planeten und dann hören wir, dass die Erde bald verbrennt. An der einen Ecke schon kokelt, an der anderen schon schmilzt. Und jetzt wird uns gesagt, dass der Planet von einem Virus umweht wird. Dass Menschen zu Hunderttausenden sterben und noch mehr sterben werden. Das wird uns gesagt und wir fühlen uns hilflos. Was können wir auch schon groß machen? Flaschen recyceln und Masken tragen? Weniger fliegen und super gründlich Hände waschen? Zu Hause bleiben und Artikel lesen und Prognosen und Statistiken? Und dann starren wir verständnislos auf die Bilder von brennenden Wäldern, von schmelzenden Gletschern, von Leichensäcken, die erst in Wuhan und dann in Bergamo gestapelt werden, von ausgehobenen Massengräbern in New York, in Guayaquil, dann in Sao Paulo. Die Welt wird zum schlechten Katastrophenfilm. Bei Roland Emmerich sah das immer sehr viel besser aus. Bei ihm hatte der Weltenbrand immerhin einen klaren dramaturgischen Aufbau, bunte Spezialeffekte und kernige Protagonisten, die zum Finale den Heldentod sterben durften. Ich hingegen kann nur mit Baldrian und Wodka meine Panikattacken unterdrücken. Das gefühlte Handlungspotenzial ist lächerlich klein, die Angst brutal lähmend. Es fühlt sich alles so irreal an. Es ist eine abstrakte Gefahr, eine virtuelle Apokalypse. Eine absolute Frechheit. Kann ich es da der kleinen Fliederfrau verübeln, dass sie das düstere Allgemeinwissen aus dem Internet für sich akzeptiert? Dass sie beschließt, weder an das Virus noch an den Klimawandel zu glauben? Für die Mechanik von Verschwörungsideologie könnte es kein besseres Thema geben als die Pandemie. Ein Virus, das ich nicht kenne, nicht spüre, nicht schmecke, nicht verstehe. Im Zweifelsfall kenne ich noch nicht einmal jemanden, der betroffen ist. Wenn die Welt derart komplex wird und die Katastrophen uns derart überfordern, dann blühen eben die Verschwörungstheorien. Das taten sie schon immer. Nach Wirtschafts- und Flüchtlingskrisen, Kriegen und Revolutionen, nach dem Ausbruch von Seuchen sowieso. Diese unsichtbare Pandemie mit ihren konkreten Einschränkungen meiner eigenen Freiheiten und abstrakten Todesstatistiken ist das quasi perfekte Szenario für Verschwörungsdenken. Dahinter muss doch was anderes stecken. Ich zünde mir eine erste morgendliche Zigarette an, aber die kleine Dame wedelt mit der Hand angeekelt vor ihrem kleinen Gesicht herum. Ich zertrete die Kippe wieder auf dem Bordstein. Die kleine Dame und ich, wir haben beide Angst. Aber sie hat sich ihre Angst aufgehübscht. Sie gestaltet sich die eigene Machtlosigkeit etwas erträglicher, hat die Apokalypsen ausgetauscht, die Welt aufgeteilt in ein hübsch aufgeräumtes Gut und Böse. Ihre Angst ist genauso kalt und profund wie meine, aber sie kann jetzt wenigstens protestieren gehen, ganz ohne lästige Mund-Nasen-Bedeckung, kann aufbegehren gegen einen fiesen Multimilliardär und ein fieses System. Währenddessen kann ich bloß ein wenig Abstand zu der kleinen Dame wahren. Und so ein RNA-Batzen mit einem so kackblöden Namen wie SARS-CoV-2 gibt einfach auch keinen anständigen Superschurken ab. Ich bin ein wenig neidisch auf die Angst der kleinen Dame, neidisch auf ihre fiktive Apokalypse. In der kann man wenigstens noch kämpfen. Die Straße füllt sich. Es wird laut. Rentner in Trekkingschuhen und Heilpraktiker in wehenden Batikleibchen, Büroangestellte und Lehrer, Freiberufler und Dermatologen und Studierende und Geisteskranke und Junge und Alte werden von der Angst auf die Straße gespült. Drei Rechtsextreme ziehen an uns vorbei. Quatsch. Rechtsextreme. Das sind ausgewachsene Neonazis in Vollmontur, die Deutschlandfahne geschultert und, weil sie sich viel, aber bestimmt keine Subtilität vorwerfen lassen wollen, hat sich einer auf die Glatze eine Handgranate nebst ein paar Runen tätowiert. Die Nazis sind laut, poltern an uns vorüber und geben Geräusche allgemeiner Unzufriedenheit von sich, halb gejohlt, halb skandiert. »Widerstand«, johlt der eine. »Widerstand«, antworten die beiden anderen. Politische Echolalie. Die kleine, fliederfarbene Dame schaut den Dreien hinterher und lächelt. »Vielleicht ist doch noch nicht alles verloren«, sagt sie. Was hätte ich vergessen, wie sehr ich dieses Reich hasse? Kein Corona für Nazis. Bis zuletzt hieß es noch, dass diese Scheiß-Demo nicht stattfinden dürfe, weil man nicht für die Sicherheit der Teilnehmer garantieren könne und weil man bei den Zehntausenden zu erwartenden Corona-Skeptikern mit absichtlichen Verstößen gegen die Infektionsschutzverordnung rechnen müsse. So war es bei all den vergangenen Demonstrationen doch auch. Und die Gesundheit der Bevölkerung sei eben wichtiger als die Versammlungsfreiheit. »Inakzeptabler Angriff auf eines unserer höchsten Grundrechte«, titelte die Bild-Zeitung. Und auch anderswo wurde hitzig diskutiert, wie viel Wahn und Virus eine Demokratie auszuhalten habe. Für die Querdenker, Querfrontler und Rechtsradikalen hingegen war die Sache eindeutig. Man werde trotzdem angepilgert kommen, trotzdem auf die Straße gehen, trotzdem und jetzt erst recht. Aus dem angekündigten Fest des Friedens wurde im Netz der Aufruf zum Sturm auf Berlin. Und im letzten Moment siegte die Freiheit. Die Stürmer dürfen in Berlin aufmarschieren. Das Verbot wurde gekippt. Beinahe hätte ich das nicht mitbekommen. Ich war gerade ganz woanders unterwegs, physisch wie mental, steckte mitten in einer anderen Recherche. Aber auch die wurde vom aufziehenden Sturm mitgerissen. In letzter Sekunde musste ich alles stehen und liegen lassen, sagte alle meine Termine ab und sprang in den letzten Nachtzug in die Hauptstadt. Ein alter Intercity aus kreischendem Stahl mit müffelnden Sitzen, die sich nicht nach hinten klappen lassen. Am Bahnhof verziere ich noch schnell meine Maske mit Filzstift. Ein hingekrakeltes »Fuck the system« sollte reichen, denke ich mir. Und jetzt laufe ich völlig übermüdet den drei Nazis hinterher, dem Granatenschädel und seinen Freunden. Folge ihnen zum Reiterstandbild Friedrichs des Großen, wo sie sich einem ganzen Rudel fieser Faschos anschließen. Chris Ares und seine kleine Bruderschaft rechtsextremer Rapper hat uns hierhin bestellt. Lasst uns gemeinsam gegen eine Diktatur aufstehen, hatte er in seine Telegram-Gruppe geschrieben, und immerhin 40, 50 Mann sind seinem Ruf gefolgt. Rechtsextremer Rap. Ja, sowas gibt es leider auch. Man kennt mich hier, allerdings unter einem anderen Alias, einem neuen. Ach, ich konnte meine Füße eben nicht stillhalten. Irgendwann war ich wieder unterwegs. Neuer Name, neue Reise, neue Neugierde. Ich habe eben noch ein paar offene Rechnungen mit den zusehends lauter werdenden Rechten und ihrem blutigen Extremismus, habe noch ein paar Fragen zu klären. Fragen über kaputte Männlichkeit, Testosteron und Frauenhass. Das gehört hier zwar nicht hin, das ist alles in einem anderen Buch nachzulesen. Die letzten Männer des Westens, Antifeministen, rechte Männerbünde und die Krieger des Patriarchats. Aber dass das Reich keine Grenzen kennt, das wissen wir ja bereits. Rechtsrap. Das will die Verjüngungskur der neuen Rechten sein. Ares, Prototyp und Primus, drei grimmige Kerle in ihren Zwanzigern und meine neuen Kameraden, haben sich gleich vor der Statue aufgebaut. Die kartoffeligste Boyband seit den Wildecker Herzbuben. Sie versuchen sich in doper Lässigkeit zu präsentieren und trotzdem die beachtliche Arm- und Brustmuskulatur anzuspannen. Versuchen den aggressiven Habitus von Gangster-Rap und Straße mit den alten Parolen der braunen Kameradschaften und Bierkeller zu verbinden. Ästhetisch ist das zwar albern und musikalisch kaum erträglich, aber ideologisch funktioniert das ganz hervorragend. Ich komme zu den Jungs kaum durch, kann nur kurz Hallo sagen, kurzer Fistbump, grüß dich, alles stabil? Dann werde ich von einem pubertären Patrioten weggeschoben. Die neuen Idole maskulinen Menschenhasses werden von ihren Fanboys umkreist und belagert, von der patriotischen Jugend, will heißen, kleine Teenies und halbwüchsige Identitäre mit fashy Undercuts, dazu klassische Neonazis und ein paar Schlägervisagen, manche im Merchandise der faschistischen Rap-Crew oder hipper Streetwear, andere in Militärkamouflage gekleidet. Man baut sich zum gemeinsamen Gruppenbild auf. Posiert mit Ghettofäusten und entschlossener Miene unter dem bronzenen Blick des alten Fritz, der teilnahmslos auf seinem Pferd hockt, als wäre das alles ganz normal. Es ist nicht normal, Fritz. Wirklich nicht. Mir wird ein Pappschild in die Hand gedrückt. Gib Gates keine Chance und stopp die Impfpropaganda, steht da drauf. Andere juvenile Nazis tragen Schilder, auf denen die BRD zur Diktatur erklärt oder dem QAnon-Kult gehuldigt wird, der neuesten Permutation der alten Verschwörungsmärchen. Dieselben Sprüche, die auch die anderen Demonstranten vor sich hertragen, mittlerweile strömen die Menschen massenweise an uns vorbei Richtung Brandenburger Tor. Was machen die Nazis eigentlich hier? Ist das Taktik? Könnte man zumindest denken. Die gute alte Querfrontstrategie, die Nazis wollen die Existenzgefährdeten abholen, die wirren Verschwörungstheoretiker, die labilen und die kleinen, angstzerfressenen Fliederdamen. Sie wollen eine neue Kerbe ins Bürgertum schlagen, wollen die an sich doch irgendwie harmlosen Corona-Demos unterwandern. Unterwanderung. Das liest und hört man gerade ständig in der Berichterstattung. Es liegt ja auch nahe. Auf der einen Seite die kruden Verschwörungstheoretiker, auf der anderen die hasserfüllten Nazis und die einen holen die anderen ab. Das wäre ja auch denkbar. Leider ist es falsch. Die Frage ist, wie passt eine solche globale Katastrophe in ein rechtsradikales Weltbild aus Hass? Anfangs, als das Virus sich vom chinesischen Wuhan aus erst aufmachte, der ganzen Welt den Atem zu stehlen, da versuchten viele Rechtsradikale noch ein ganz anderes Narrativ aufzubauen. Man wollte Corona als wunderbare Katastrophe feiern, die jetzt alles schwache und minderwertige Leben beseitigen werde. Eine herrliche Krankheit, die in China und bald hoffentlich auch in den armen Ländern dieser Welt so richtig aufräumt. Im Netz kursierten ekelhafte und extra edgy Memes, in denen die Heilsbringerin Corona als sexy Anime-Girl vermenschlicht wurde. Massensterben in Kawaii. Aber die pervers-darwinistische Vorfreude auf das große Verrecken währte nicht lange. Bald schon begannen die Menschen auch hier krank zu werden. In den USA, in Europa, zu Hause. Weiße Menschen husteten und starben. Die Rassisten mussten ihr Narrativ wechseln. Und dann wurde auch noch New York City zeitweise zum Epizentrum der Pandemie. Es fiel also auch etwas schwerer als sonst, die Juden zum Sündenbock zu machen. Leben doch gerade in New York die imaginierten Strippenzieher, die zionistischen Ostküstenglobalisten und pädophilen Satanisten der Hochfinanz. Ich weiß, dass einer der Nazi-Rapper im Frühsommer krank wurde. Seine Frau auch. Die beiden hatten Atemprobleme, bekamen keine Luft mehr, lagen 2-3 Wochen lang im Bett. Er hatte Angst, auch das weiß ich. Aber das war die falsche Angst. Die hilflose Angst, die ein richtiger Germanenkrieger wie er nicht zu spüren hat. Also war das in seiner Erzählung auch kein Covid mehr. Also dürfte das kein Covid sein. Covid, da hatten die Verschwörungssüchtigen schon recht. Diese Krankheit, die gibt es nicht. Denn die darf es einfach nicht geben. Die Corona-Lüge dagegen, als bestialisches Instrument der mächtigen Verschwörer, das war eine Geschichte, die wieder wunderbar ins dunkelbraune Weltbild passte. Eine Geschichte, die Angst und Hilflosigkeit zu unbedingtem Hass und akuter Kampfbereitschaft werden ließ. Eine Geschichte, die sich in wenigen Wochen in allen Ecken und Enden des rechtsextremen Spektrums festsetzte. Und wenn man damit die Bewegung auch noch etwas wachsen lassen kann, umso besser. Ich kenne keinen, der krank geworden ist, lacht ein kleiner Junge, Pickel auf Stirn und Schläfen und das Logo der NS-Rapper auf dem Brustkorb und ergreift sich eines der Schilder. DDR 1989 ist gleich BRD 2020, steht da drauf. Und die Meute macht sich langsam auf Richtung Brandenburger Tor, wo die unterschiedlichen Gleichgesinnten schon stehen und schreien. Wo es gleich losgehen wird mit dem Protest gegen Corona-Diktatur und Verschwörung. Eine Woche zuvor, da wurde übrigens anderswo noch eine Demonstration verboten. In Hanau. Eine Gedenkdemonstration sollte es sein. Für die 9 jungen Menschen, die dort ein halbes Jahr zuvor brutal ermordet wurden. Erschossen von einem rechtsextremen Verschwörungsideologen. Von einem kranken Rassisten, der mit Blutvergießen gegen die große Weltverschwörung und Lügen der Eliten ankämpfen wollte. Als die Gedenkveranstaltung in Hanau abgesagt wurde, da regte sich interessanterweise kaum wer über die Einschränkung von Grundrechten auf. Ich sag's ja bloß. Jürgen. Etwas stimmt nicht. Die Herde will sich gerade in Bewegung setzen, da jagt mein Puls in die Höhe. Meine Knie werden zittrig, etwas stimmt ganz gewaltig nicht. Ich muss hier weg, mein Körper reagiert, noch bevor mein Kopf es begreift. Neben mir, direkt neben mir, steht ein älterer Typ. Weißes Haar und weißes Hemd, schwarzer Anzug und eine silberverspiegelte Pilotenbrille auf der Nase. Steht da, keine 1,5 Meter Sicherheitsabstand entfernt, steht da rum und schaut mich an. Ich schau zurück. Mein Gesicht spiegelt sich im Brillenglas. Ich brauche eine ewig lange Sekunde und verstehe erst jetzt. Das ist Jürgen Elsässer. Ich schrei nicht auf und halte die Luft an. Nicke ihm zu, freundlich, ganz freundlich nicke ich und streife mir meine Fuck-the-System-Maske über. Warum habe ich die überhaupt abgesetzt? Und warum zittern meine Finger und warum ziehe ich sie jetzt auf? Er schaut mich an, ich drehe mich weg, langsam, ganz langsam. Ich habe einfach nicht mit ihm gerechnet. Ja, das Kompaktmagazin hatte die rechten Rapper nach Berlin zu einer Auftaktkundgebung eingeladen. Aber zum einen wurde die kurzfristig abgesagt, zum anderen hätte ich nie gedacht, dass der leibhaftige Elsässer an Seiten der aufgepumpten Muskelberge marschieren würde. So gemächlich, wie ich nur kann, so nonchalant, wie mir nur möglich ist, drehe ich mich um und gehe. Ich bahne mir einen Weg durch Patriotenjugend und Rap-Rassisten, quetsche mich zwischen der Granatenglatze und den verpickelten Nachwuchsfaschos hindurch, werfe keinen Blick zurück, befürchte, ich könnte sonst zur Salzsäule erstarren. Einfach raus aus der Meute, das ist mein einziger Gedanke. Aber die Meute hat sich bereits in Bewegung gesetzt. Sie heben jetzt ihre Schilder und ihre Deutschland- und Reichsfahnen gehen Himmel. So viele Schilder, voller Wahn, so viele Fahnen in schwarz-weiß-rot, ein schwarz-weiß-rotes Meer und ich bade darin, schwimme mit dem Schwarm Richtung Brandenburger Tor, Nur keine Hektik jetzt, nicht auffällig werden. Sieht mich Elsässer? Hat er mich erkannt? Gute Frage. Und hier noch eine bessere. Kann er mich überhaupt erkennen? Weiß Jürgen Elsässer überhaupt, wer ich bin? Als mein Buch 2 Jahre zuvor erschien, machte ich mir große Sorgen, wie Elsässer und die AfD-Größen reagieren würden. Ich wartete angespannt und über Monate, aber es passierte genau nichts. Null. Keine Reaktion, keine Gegendarstellung, keine Erwähnung. Nicht mal ein popliger Tweet oder Facebook-Post. Stille. Ich wurde ignoriert, zumindest von der um Optik bemühten Prominenz. Natürlich war ich mit Reaktionen aus der Szene zur Genüge beschäftigt. In den sozialen Medien schrieben sich Rechtsradikale, Verschwörungstheoretiker und verstimmte AfD-Wähler die Wut über den verlogenen Propagandisten Ginsburg von der Seele und ätzende Mails voller Beleidigungen und Drohungen trudelten bei mir ein. Aber damit hatte ich gerechnet. Außerdem war ich ganz absichtlich noch zu erreichen. Patera mochte tot sein, aber ich hielt seine Telefonnummer, seine E-Mail-Adresse und seinen Facebook-Account am Leben. Die Rechten und die Reichis sollten mich nicht suchen müssen. Diesen abenteuerlichen Spaß wollte ich ihnen nicht gönnen. Wer ein Problem mit mir hatte, konnte sich jederzeit bei mir melden. Wenn die Mail nicht gerade eine allzu spezifische Gewaltandrohung oder allzu antisemitische Tirade enthielt, antwortete ich. Unironisch, freundlich, offen für einen Dialog. Meine Güte, das mochten sie kein bisschen. Mit Freundlichkeit können die allermeisten nicht umgehen. Freundlichkeit passt in der Regel schlecht in ihre Weltwahrnehmung und widerspricht ihrem Menschenbild. Das macht das Hassen so schwierig. Aber der Großteil meiner Brieffeinde gehörte eben zu jener Spezies Vollverschwörungsideologen, der man fast nur mit Mitleid begegnen kann. Gefangene in kalten Welten voller Ungeheuer, beschienen vom genauso kalten Licht ihrer Computermonitore. Die wirklich gefährlichen Menschen, die großen Akteure, Milieumanager und Influencer, die Profiteure, AfD-Bonzen und Kriminellen, die blieben stumm. Mit Hass kann ich gut umgehen, mit Schweigen nicht. Vielleicht war es Elsässer und seinen Buddies im Bundestag auch peinlich, auf mich reingefallen zu sein. Vielleicht wollten sie mir keine weitere Aufmerksamkeit schenken. Aber vermutlich hatten sie es einfach nicht nötig, auf mich zu reagieren. Da konnte ich noch so viele Interviews geben, Vorträge halten und mit einem noch so aufklärerischen Impetus in irgendwelchen Fernsehsendungen rumhocken. Ich würde damit Elsässer keinen Leser stehlen und der AfD keinen Wähler. Dass mit der Partei auch eine Armada rechtsradikaler Verschwörungstheoretiker in die Parlamente gezogen ist, das konnte eigentlich schon jeder wissen, der es wissen wollte. Viele wollen es nur nicht wissen und vielen ist es einfach egal. Ich habe Elsässer in der Menge hinter mir gelassen, aber der Meute bin ich noch immer nicht entronnen. Noch lange nicht. Faschisten mit Reichsflaggen um mich herum, dort wedeln Männer kleine Schildchen durch die Luft. Wir sind der Souverän. Überall Reichsbürger-Rhetorik. Ich atme ein, atme aus, bleibe stehen. Mitten auf dem Pariser Platz, vor mir das Tor, über mir die Quadriga. Wo ich auch hinschaue, wehen Fahnen in Schwarz-Weiß-Rot. Das ist nicht mehr die Meute. Das sind unzählige Meuten. Neue Symptome, alte Krankheit. Geisterbahn Deutschland. Menschentrauben formieren sich und zerfallen wieder, einzelne rasen mit irrem Blick und Sprechgesängen an mir vorüber und mein Blick wandert derweil immer wieder angeekelt nach oben, hypnotisch angezogen von den erst Dutzenden, später Hunderten Reichsflaggen. Immerhin kann die Stimmung nicht kippen. Sie liegt bereits quer und falsch und tonnenschwer über der Stadt, in der sich Zehntausende zum Protest versammelt haben. »Mach dich bereit!« brüllt mir ein Mann im mittelalterlichen Soldatenmantel ins Gesicht. »Heute wird gekämpft!« Er schwenkt heroisch seine Gadsden-Flagge. Das sind diese gelben mit der coolen Schlange drauf, früher mal ein Symbol der amerikanischen Revolution, heute mit einer ganzen Reihe weiterer Konnotationen belegt. Dann jagt er brüllend davon, Richtung Gerangel und dröhnenden Sprechchören. »Reiht euch ein!« skandieren die Menschen und »Wir sind der Souverän!« Dazwischen gibt es spitzes Gekreische über Corona-Faschismus und düstere Drohungen über ein kommendes Tribunal. In unseliger Langsamkeit beginnt sich der große Demonstrationszug loszuquälen und ich bin schon völlig durch. Lehne mich an eine Straßenlaterne und will mich am liebsten in meine Atemmaske verkriechen. Dabei war ich wirklich auf vieles gefasst. Ist ja nicht meine erste Corona-Demonstration. Habe mich natürlich in den vergangenen Monaten immer mal wieder auf diesen Märschen und Massenkundgebungen rumgetrieben. Wie sollte ich auch wegschauen? Anfangs fand ich mich dort tatsächlich noch in einem dichten Nebel aus Ängsten, diffusem Zorn und ohnmächtigen Ermächtigungsversuchen wieder. Klar zeigten die Rechten schon da lautstark Präsenz, aber viele Normalos, so schien mir, hatten damals wirklich noch keine Ahnung, wofür oder vielmehr wogegen sie eigentlich demonstrieren wollten. Gegen die staatlichen Maßnahmen und den Lockdown vielleicht. Oder gegen die mit Schrecken antizipierte Impfung. Gegen das Händewaschen oder vielleicht doch gegen das vermaledeite Virus selbst? Irgendwie gegen die Mächtigen. Das war das einende Moment. Die Organisatoren hingegen machten kein Hehl aus ihrem Glauben an die große Verschwörung. Das Virus ist eine Lüge, dahinter ein Komplott. Nun müssen Taten folgen. Nein, subtil war hier gar nichts. Die besonders in Stuttgart aktive Querdenkerbewegung etwa lud von Anfang an verschwörungsideologische Prominenz wie den AfD-Mann Peter Böhringer oder den Antisemiten Ken Jebsen ein. Und für Jebsens Fake-News-Seite produzierte wiederum Anselm Lenz, der Initiator der Berliner Hygienedemo, bald schon eigenen Content. Und während Michael Ballweg, der Initiator der Querdenker, sich mit König Peter Fitzek traf und sogar ein Konto bei der Königlichen Reichsbank eröffnete, kuschelte der unhygienische Anselm auf YouTube mit dem Neonazi und Holocaustleugner Nikolai Nehrling herum. Die kurzlebige Protestpartei Widerstand 2020 um den irrlichternden Hals-Nasen-Ohren-Arzt Bodo Schiffmann rief unterdessen ihre Anhänger dazu auf, man möge sich Kugeln aus zerknüllter Alufolie um den Hals hängen. Dieses selten depperte Accessoire, der Querdenkerbommel, sollte Erkennungszeichen sein und vermutlich auch vorauseilende Ironisierung der Aluhutvorwürfe. Aber so offensichtlich die Rhetorik und so doof die bommelige Ästhetik, die Angst war stärker. Trieb die Menschen zusammen, Rede um Rede, Gespräch um Gespräch, und so erfuhren die Teilnehmenden von den wahren und blutrünstigen Hintergründen dieser vermeintlichen Seuche, und sie staunten nicht schlecht über diese ihnen bislang verheimlichte Welt, beklatschten die schaurigen Attraktionen dieser weltanschaulichen Geisterbahn. Ihre vagen Ängste wurden in knackig schlüssige Geschichten gepackt, so dass sie am Ende eines langen Tages erschöpft, glücklich und ideologisiert nach Hause gehen konnten, wo sie im Netz ganz schnell auf noch mehr wunderliche Wahrheiten und noch schönere Apokalypsen stießen. Von Veranstaltung zu Veranstaltung wurde die Menge radikaler und ihr Ton schärfer. Aber das hier? Nein, mit diesem Ausmaß habe ich nicht gerechnet. Huste mir ins Gesicht, ruft der Rentner und stellt sich mit der Gravitas eines todesmutigen Freiheitskämpfers vor den Polizisten. Los, huste! Als würde er sich einer ganzen Panzerbrigade auf dem Tiananmen-Platz entgegenstellen. Mich schüchterst du nicht ein, die Gedanken sind frei, du faschistisches Schwein, pfui! Ein Schlägertyp im Anti-Antifa-Shirt applaudiert anerkennend. Nicht nur die Menschen sind aggressiver, die querfrontlerische Vielfalt ist auch eindeutiger, das Nebeneinander bedrückender. Hinter den Neonazis ein paar Barfüßige, die Arme zum Sonnengruß ausgebreitet und schweigend ins Gebet vertieft. Eine Gruppe um einen AfD-Bundestagsabgeordneten fordert mit ihren Plakaten die Inhaftierung etlicher Politiker, Wissenschaftler, Journalisten. Eine Frau mit gelbem Regenschirm tanzt an mir vorbei, wünscht sich Liebe und Friede und eine Gesellschaft ohne Widerspruch und Zank. Und vor der russischen Botschaft strömen Reichsbürger, Neonazis und Wutbürger mit QAnon-Transparenten zusammen, wollen im Endeffekt dasselbe, flehen deswegen Präsident Putin um Hilfe an und schreien nach Verfassung und Friedensvertrag. Und so viele Fahnen. Als würde hier ein grotesker Historienfilm gedreht werden. Irgendwas sehr Trashiges, Kontrafaktisches. Denn echt kann das doch nicht sein. Darf es doch nicht. Das omnipräsente Schwarz-Weiß-Rot gibt ganz Berlin etwas Martialisches, überträgt sich auf die Umgebung, als würde es den Gebäuden und Geschäften, dem Himmel und selbst den Menschen alle anderen Farben aussaugen. »Patriotische Farben! Wir sind Patrioten!« ruft einer in sein Smartphone, das er an einem Selfie-Stick vor sich herträgt. Er hat sich die Flagge um den Hals geknotet, ein kläglicher Superheld, The Amazing Überman, und er dreht sich im Kreis, damit auch jeder seine stolzen Farben bewundern möge. Schwarz, Weiß, Rot, bis in den Tod. So hieß das schon in Weimarer Zeiten, unter Rechtsradikalen und Antidemokraten, nationalistischen Kriegsveteranen, mörderischen Freikorlern und natürlich den Hitlerputschisten. Gürteltiere und Geschäft. Der Souvenirshop hat geöffnet. Demonstranten kaufen sich Andenken und Ansichtskarten, sind ja auch weit angereist. Ein sehr dicker Kerl klemmt sich einen knuffligen Berlin-Bären unter seinen fetten Arm. Und auch anderswo werden Geschäfte gemacht. Ein Junge mit schütterem Haar drückt mir ein Flugblatt in die Hand und strahlt voll Zuversicht. Verständlich, immerhin haben er und seine Kollegen, so stets auf ihren violetten Shirts, ihrem Transparent und ihren Flugblättern, die Lösung für Corona. Vitamin D3. Den Corona-Wahn der Pharmalobby kannst du umgehen, musst nur dein Immunsystem stärken, von Grund auf und rein natürlich, sagt der zuversichtliche Junge. Er empfiehlt mir das Starter-Basispaket für 153 Euro. Das immunisiert gegen jede Grippewelle. Außerdem habe Robert Franz es ganz persönlich selbst zusammengestellt. Robert Franz? Das ist ein aus Prinzip barfüßiger Österreicher mit lila Lockenkopf und Rauschebart, der ein paar Meter weiter ein Interview gibt. Franz ist Millionär. Er verkauft sein Vitamin D3 nicht erst seit Corona, verkauft es seit vielen Jahren gegen Rückenschmerzen, Schuppenflechte und Schilddrüsenprobleme, auch gegen Alzheimer und Krebs. Geschäft ist Geschäft. Und für alle anderen Gebrechen hat er ebenfalls die passenden Fläschchen und Döschen parat. Alle mit kuriosen Tierfotos versehen, was mich etwas irritiert. Glaubst du, die lassen uns unsere Produkte an Menschen verkaufen? Damit würden wir ja die ganze Pharmaindustrie lahmlegen, sagt der Junge. Juristisch hellsichtig wird Franzens wunderbare Produktpalette also offiziell als Tiernahrungsergänzungsmittel feilgeboten. Das Vitamin D3 zum Beispiel ist für Gürteltiere. Der Junge lacht fröhlich und ich bin hingerissen von dieser kriminellen Energie. Ich bleibe eine kleine Weile bei dem österreichischen Scharlatan und den Seinen stehen. Atme durch, ruh mich aus. Genieße es, nicht aufgestachelt, angebrüllt oder zugeangstet zu werden. Hier wird man nur ausgenommen. Hier bekommt jeder, vom Hare Krishna-Hippie bis zum Nazischläger, einen Flyer und ein zuversichtliches Autoverkäuferlächeln geschenkt. Pseudomedizin ist für alle da. Das ist natürlich und es funktioniert, erklärt der zuversichtliche Junge gerade einem Interessenten. Das ist ganz sicher. Meinem alten Kameraden Ernst Köving, dem Honigmann, hätte das sicherlich gefallen. Geholfen hätte es ihm allerdings nicht. Alle Vitamine, Kügelchen und Klangschalen konnten nicht mehr helfen. Alle Weltraummedizin Russlands war nicht genug. Zu schwer war Ernies Krankheit. Vielleicht war der ganze saure Hass zum Schluss auch einfach zu viel für seinen Körper. Kurz nach unserem letzten Treffen musste Ernie noch einmal ins Gefängnis. Holocaustleugnung und Volksverhetzung, das Übliche. Und im Frühjahr 2018 starb er dann. Nach seinem Tod mutmaßten übrigens ein paar seiner Anhänger, ob ich womöglich meine Hände im Spiel von Ernies Ableben gehabt haben könnte. Ginsburg, der Verräter, vielleicht ein Mörder? Die Theorie setzte sich nicht durch. Ach, im Grunde hat Ernie doch nie wirklich an den ganzen magisch-homöopathischen Firlefanz geglaubt. Nicht wirklich, davon bin ich überzeugt. Im Grunde glaubte er an die weiße Rasse, das deutsche Volk und die große Verschwörung. Das hat ihm gereicht. Den Rest hat er akzeptiert und gewinnbringend verkauft. Der pseudowissenschaftlich-esoterische Rest gehörte einfach mit dazu. Der gehört auch hier mit dazu. Vielleicht haben die recherchefaulen Journalisten doch recht. Vielleicht ist diese Demo tatsächlich unterwandert. Unterwandert von ein paar verzweifelten, geisteskranken und Fliederfrauen, die wirklich nicht wissen, wo sie sind. Und von Ernies Epigonen. Von den eiskalten Geschäftsleuten, Profiteuren und lilahaarigen Scharlatanen. Mit Herz und Verstand. Ich bewege mich halbwegs schnell durch den Protestmarsch, versuche, nirgendwo allzu lange stehen zu bleiben und die ausgekeuchten Aerosole einzuatmen. »Nimm doch die Maske ab, Junge«, pöbelt mich einer an und zerrt an meinem Rucksack. Er trägt eines dieser Erkennen-Erwachen-Verändern-Shirts, die hier überall zu sehen und für 28,90 Euro im Onlineshop des Braun-Esoterikers Heiko Schrang zu haben sind. »Runter mit dem Ding, zeig Gesicht!« Ich erkläre, dass ich unerkannt protestieren möchte, aber das überzeugt ihn nicht. »Das wollen die, dass du das willst«, ruft er mir hinterher, als ich mich weiter quetsche. »Aber die Masken können töten. Hörst du? Die töten!« Abstand halten ist unmöglich. Schnelles Fortkommen auch. Meine Hypochondrie macht sich bemerkbar. Mein Hals kratzt, die Augen brennen, die Haut beginnt zu jucken. Ich sehne mich nach einer heißen Dusche und einem kühlen Glas Desinfektionsmittel. Die Prozession kommt schon auf der Friedrichstraße zum Halten. Weshalb ist unklar, aber es wird spekuliert. Man riecht das Komplott und spürt den Plan des Regimes, kauert sich auf dem heißen Asphalt zusammen und liest sich die neuesten Meldungen aus sozialen Netzwerken und Gruppenchats vor. Das SEK ist hier. Die werden noch das Feuer eröffnen, aber ganz gezielt. Die können uns nichts. Wir sind zu viele. Hier sind mehr als 1 Million Menschen. Viel mehr. 4 Millionen sind wir. Karin, schau dich um. Die Polizisten haben doch schon längst angefangen, sich anzuschließen. Die sind auf unserer Seite. Schau nur, Karin. 4 Millionen Menschen. Vielleicht sogar 6 Millionen. Putin ist in der Stadt. Die russische Armee schon auf dem Weg. Nicht Putin, aber Trump kommt. Oh ja, Putin. Das ist die EU-Armee. Die werden das Feuer eröffnen, die kennen nichts. Angstpornografie und Erlösungsfantasie, in den sozialen Medien gezielt gestreut, in fein austarierter Mischung. Ein großes Gruselvergnügen. Und dann eine Stimme, die ich kenne. Bleib friedlich. Wir werden als Verschwörungstheoretiker und Reichsbürger diffamiert, aber früher hätte man uns anders genannt. Menschen mit Herz und Verstand. Oben, auf einem Demowagen, vollgehangen mit Transpis gegen Impfungen und für Friedenstauben, steht Woyner. Er, der Reichsrapper und letzte Linke, spricht mit Werbe und Wucht ins Mikrofon und schüttelt dabei kämpferisch die Faust. Das letzte Mal habe ich Woyner in Leipzig gesehen. Als wir noch die BRD GmbH mit Nazis, Querfront und Karacho wegputschen wollten. Lange her. Seitdem habe ich nicht mehr viel von ihm gehört. Gab auch kaum was Neues. Kaum neue Songs, ab und an mal ein Videoblog und ein Spendenaufruf. Gelegentlich konnte er bei Impfgegner-Demos aufspielen, performte dort seinen brillant beschissenen Anti-Impf-Reggae. Aber das war's. Und weshalb sollte sich auch irgendwer für friedensbewegten Verschwörungs-Hip-Hop interessieren, wenn inzwischen ausgewachsene Fascho-Rapper inhaltlich dieselben Themen abdecken und damit sogar Schlagzeilen machen. Woyner macht nochmal richtig Stimmung und moderiert einen sichtlich nervösen Internisten im pfirsichfarbenen Pullover an. Der ist akustisch zwar kaum verständlich und nuschelt nur aufgeregt irgendwas über Grippe und Lüge ins Mikro, aber Woyner sieht zufrieden aus. Zu Recht. Corona könnte sein Comeback bedeuten. Die nicht existente Krise lässt ihn durch die ganze nicht existente BRD touren. Nun dreht er Videos mit den Organisatoren der Proteste, macht Interviews und gibt Tipps zum Anmelden eigener Demonstrationen. Sogar einen neuen Song hat er geschrieben. Wir haben keine Maske auf, weil keiner einen Maulkorb braucht. Hitpotenzial. Woyner entspannt sein knautschiges Gesicht. Er lehnt sich über die Absperrung des Wagens, schaut auf den langen Menschenzug, blinzelt in die Sonne. Das ist seine Welt. eine Welt aus Angst. Hier kann er seine Wahrheiten performen, so falsch und so brüchig sie auch sein mögen. Solange die Angst der anderen stark genug ist, kann er ein Star sein, ein Aktivist, ein Mensch mit Herz und Verstand. Und gerade ist die Angst der anderen überall. Und sie lockt nicht nur Woyner wieder ans Licht der Öffentlichkeit. Sie lockt fast alle meine alten Bekannten. Alte Bekannte. Ich fühle mich kurzatmig, spüre ein Ziepen im Oberschenkel und das Schlucken fällt mir schwer. Sind das vielleicht Symptome? Ich will nicht googeln, will aber auch nicht länger in den Ausdünstungen der schwitzenden Corona-Leugner rumstehen. Ich fliehe durch die vollen Seitenstraßen, arbeite mich an der Peripherie des Protestmarsches entlang. Aber was ich mir erholsam vorstelle, wird zum Spießrutenlauf. Schlag auf Schlag begegnen mir alte Bekannte. Ich erkenne sie von den Stammtischen und Esoterikmessen wieder, den heimlichen Gruppentreffen und öffentlichen Großveranstaltungen. Am Tränenpalast sehe ich 4 brachiale Kerle, die ich aus Leipzig kenne. Oder kamen die nicht aus Stuttgart? Und dann am Reichstagsufer einen der Hallenser Alkoholiker und 500 Meter weiter einen AfD-Funktionär, den ich in der ostdeutschen Großstadt kennenlernen durfte. Und Christoph Hörstel ist natürlich auch da. Steht vom Hotel Adlon herum, beguckt sich mit seinen neuen Parteigenossen das dreifarbige Treiben. Die neue Mitte, so steht's auf seinem T-Shirt. Das ist seine neue Partei, gegründet gleich nachdem man ihm wegen Verdachts auf Betrug und allgemeiner Zwielichtigkeit aus seiner alten Partei, der deutschen Mitte, gedrängt hatte. Hörstel macht einfach weiter, tritt im iranischen Staatsfernsehen als Experte auf und unterhält seine 80.000 YouTube-Abonnenten mit Videos wie Maskenzwang und Kindermord. Einfach unbeirrt weitermachen. Wenn es der Republik nur schlecht genug geht, kommen die Verzweifelten wieder von selbst angekrochen. Das gilt nebenbei auch für merkwürdige Mikronationen. In den letzten Wochen erhielt ich nach 2 Jahren Funkstille wieder E-Mails aus dem Königreich Deutschland. Aus heiterem Himmel landete eine Einladung zur Eröffnung des königlichen Gemeinwohlrestaurants L'Arcangelo in Köln in meinem Postfach. Bald darauf eine zur Eröffnung der königlichen Bankfiliale der neu gegründeten Gemeinwohlkasse in Ulm und noch eine zur coronafreien Gemeinwohlmesse, zu der auch der Neonazi Nikolai Nährling geladen war. Vielleicht ist es Zufall, dass gerade jetzt mein Name wieder in den E-Mail-Verteiler der Sekte geraten ist. Vielleicht wollen mir die Königskinder aber auch mitteilen, dass es ihnen wieder besser geht. Dass ihr König 2018 aus der Haft entlassen, noch immer auf freiem Fuß ist und dass ein widerständiges Giftgewächs wie das Königreich in der Krise gedeiht. So sehr, dass man nicht mal mehr die rechtsextremen Verflechtungen kaschieren muss. Nach Erscheinen meines Buches bekam ich ein paar kurze, höfliche, aber harsche Nachrichten aus dem kleinen Reich. Ich antwortete und schickte noch 2 signierte Exemplare mit der Post. Das war's. Danach versuchte ich das weitere Schicksal der Königskinder, das mir doch irgendwie sehr nahe ging, weitestgehend zu ignorieren. Das gelang mir nicht immer. Gelegentlich klickte ich mich doch durch die royalen Internetauftritte und freute mich immer sehr, wenn einzelne Untertanen auf 9 Fotos nicht mehr auftauchten. Vielleicht haben sie es ja rausgeschafft. Und vielleicht sind sie ja nicht dem nächstbesten Guru auf den Leim gegangen. Apropos nächstbester Guru, einem weiteren alten Bekannten muss ich noch einen Besuch abstatten. Rüdiger, Q und die Prophezeiungen. Viele 100 Menschen, über 1000 vermutlich, mehr noch. Und sie alle lauschen Rüdiger. Wirklich wahr, sie hören Rüdiger Hoffmann zu, schenken diesem dissoziativen Prekariatsprediger ihre Aufmerksamkeit, diesem gescheiterten Naziterroristen und staatenlosen Möchtegern-Putschisten. Rüdiger steht exakt da, wo er immer steht, an seiner ständigen Stelle vor dem Reichstag, und er performt seine ewig selben Tiraden, genauso laut, ausufernd und bruchstückhaft wie immer, mit all denselben alten Phrasen und Phantasmen. Alles so wie immer. Nur, dass er nun nicht mehr vor einem kläglichen Plastikzelt steht, sondern auf einer richtigen Bühne, mit funktionierenden Lautsprechern, mit Licht und Leinwand und allem. Und statt für 2 Dutzend trauriger Tröpfe performt er nun vor einer regelrechten Menschenmasse. Als Rüdiger erfuhr, wer ich wirklich bin, kam er darauf gar nicht klar. Über Monate produzierte er ewig lange Videos zu meiner Person, lud sie auf YouTube hoch. Clips mit Titeln wie Lügenlord Tobias Ginsburg oder V-Mann-Land Deutschland oder Tobias Ginsburg, der neue Messias am Reichsbürger, Himmel in Deutschland, in Klammern Satire. Stundenlang kommentierte er Fernsehinterviews von mir, blendete auch mal eine antisemitische Karikatur ein oder wedelte während seiner Reden hysterisch mit meinem Buch herum. Obwohl er mir freundlicherweise auch die Links zu seinen Videoerzeugnissen zumailte, schaffte ich es bei keinem über die 10-Minuten-Marke. Ich verstehe natürlich, dass die schwarz-weiß-rote Masse einen Führer braucht, dem sie zuhören und zujubeln kann. Und sei es nur für diesen Nachmittag, für diese Stunde, diesen Moment. Wollten sie keinen Führer haben, hätten sie sicherlich andere Farben auf ihren Scheißflaggen. Aber warum gerade ihn? Ist das nur dummes Glück? Haben die dümmsten Faschisten die dicksten Kartoffeln, die reichsten Ernten? Vielleicht hören sie ihm auch nur zu, weil er gerade da ist, versuche ich mich zu beruhigen. Ich schaue mich um. Lungert Jimmy hier vielleicht noch irgendwo herum und schaut mit seinen leeren Augen in den Kosmos? Aber ich sehe ihn nicht. Sehe keinen von den Ärmsten der Armen von damals. Keinen Auschwitzmann, keinen gekenterten Captain. Vielleicht sind sie ja irgendwo im Getümmel. Ich ziehe meine Maske etwas höher. Rüdigers Publikum ist nicht nur gewachsen, es hat sich auch verändert. Viele tragen jetzt neongelbe Warnwesten. Das haben sich manche Reichsbürger 2018 von den Gilets Jaunes, den revoltierenden Franzosen, in einem Akt politischer Mimikrie angeeignet. Genauso, wie sie sich zuvor schon die Taube der Friedensbewegung schnappten und die italienischen Pace-Fahnen neben den Reichsflaggen schwenken. Die Pace-Fahne mit ihren Regenbogenfarben hat für die Reichis und rechten Esos den Nebeneffekt, dass sie damit immer mal wieder für queere Aktivisten gehalten werden. Die meisten Querfrontler finden dieses Missverständnis klasse. Aber das häufigste Symbol im Menschenhaufen ist der geradezu omnipräsente Buchstabe Q. Auf Transparenten, Flaggen und besonders auf T-Shirts. Er wird groß, rot und dräuend auf schwarzen Grund gedruckt oder gleich in Reichsfarben gehalten. Meistens aber ist er in orange lodernde Flammen gehüllt. Keine Frage, Qs kryptische Kunde ist in Deutschland angekommen. Befeuert die brenzligen Gedanken der Menschen nun auch hier. Ich glaube, die ständig beschworene Neuartigkeit von QAnon wird stark überschätzt, aber zugegeben. Geschichte und Mythos der Bewegung sind faszinierend. Alles beginnt im Oktober 2017. Donald J. Trump lädt die Presse zu einem Fototermin ins Weiße Haus. Der amerikanische Präsident und seine obersten Militärs, ein inszeniertes Tableau der Macht. Und während die Kameras klicken und blitzen und die Fernsehteams filmen, erlaubt sich Trump wieder ein Fauxpas. »Wissen Sie, was das hier repräsentiert?«, fragt er, lässt seinen Finger 2-3 Mal kreisen und deutet auf sich und seine Gäste. »Sagen Sie es uns, Sir.« »Vielleicht ist das die Ruhe vor dem Sturm.« »Was ist der Sturm?« »Könnte sein. Könnte die Ruhe vor dem Sturm sein«, wiederholt Trump, grinst ein breites Froschgrinsen und während ein paar Journalisten noch irritiert nachhaken, ein Sturm aus dem Iran oder gegen den IS, beendet Trump die Veranstaltung abrupt. »Das findet ihr alles schon noch raus«, sagt er. Cliffhanger. Er mag ein katastrophaler Präsident sein und ein unerträglicher Mensch obendrein, aber als Entertainer ist Trump bombastisch. Tagelang sind die amerikanischen Medien mit diesem ominösen Säbelrasseln beschäftigt. In den Zeitungen wird kritisiert und gespottet, in den Satire-Sendungen wird gegackert, alles so wie immer. Aber an ein paar ganz besonders dunklen Örtchen im Internet, da rumort es gewaltig. Auf 4chan und 8chan, 8kun. Auf den legendär ekligen Internetforen taucht eine neue Stimme auf und postet eine ganze Reihe heißer Enthüllungen. Die anonyme Stimme sei Regierungsmitarbeiter, behauptet sie, ein ganz schön hohes Tier mit direktem Kontakt zum Präsidenten und mit Q-Clearance ausgestattet, also mit Zugriff auf die ganz geheimen Verschlusssachen. Und dieser anonyme Q oder eben QAnon, der beginnt den Menschen nun die wahrsten Wahrheiten über die Welt zu erzählen und weiß, was es mit Trumps heraufziehenden Sturm auf sich hat. Und hier wird die Geschichte leider schon wieder langweilig. Denn zum einen spricht viel dafür, dass hinter dem mysteriösen Buchstaben einfach die Betreiber der Plattform HN8Coon selber stecken. Zwei US-Amerikaner, Vater und Sohn, die diesen Dreck auf einer philippinischen Schweinefarm südlich von Manila erdachten. Und zum anderen sind die Informationen, die der große Q seinem rasant wachsenden Publikum in enigmatischen Nachrichten zuraunt, alles andere als originell. Q spielt einfach alle verschwörungstheoretischen Hits der letzten 30 Jahre, dazu die schönsten Oldies, und spickt die Playlist schließlich mit den ganz großen antisemitischen und antijudaistischen Klassikern. Es geht um den Deep State, die Schattenregierung, geführt von satanischen Eliten, die aus der Finsternis heraus die Weltgeschicke leiten und Kinderblut saufen. Pardon, in dieser Variation nuckeln sie das Stoffwechselprodukt Adrenochrom aus den kleinen Kinderkörpern. Und es geht um die Diktatur der Linksliberalen und den 11. September und Bill Gates und um Geschlechtsumwandlungen und Pädophilie, um Hollywoodstars und JFK, um den Vatikan und Pizzagate, die Rothschilds und Soros und überall Klone und das alles hängt mit dem Allen zusammen und so weiter und so fort. So weit, so vertraut. So wie Rüdiger und die deutschen Verschwörungssüchtigen schon lange auf den Erlöser Putin setzen, wurde nun auch Trump, ein weiterer autoritärer Milliardär, zur messianischen Lichtgestalt deklariert. Der werde aufräumen, der Sturm wird kommen. Lieber Mr. Trump, lieber Mr. Putin, wir brauchen einen Friedensvertrag, steht auf einem Transparent neben mir. Und vorhin erklärte eine Frau mit mehreren selbstgebastelten Pappekus auf ihrem Rucksack, dass all die entführten Kinder Deutschlands in den leerstehenden Corona-Stationen versteckt werden. Die ewig gleichen Geschichten. Aber wo ein Rüdiger die Menschen noch zur physisch-analogen Teilnahme und zu Geldspenden aufrufen muss, da ruft ein Q eben sehr viel eleganter zur rein digitalen Schnitzeljagd. Sicherlich, Trump wird uns erlösen, schreibt er, aber dafür braucht er auch deine Hilfe, Patriot. Man solle daher Qs enigmatische Nachrichten sammeln, interpretieren, verbreiten und vor allem solle man sich bereit machen für den Sturm, für die Offenbarung. Q hat das Internet verstanden. Seine einzige Währung nennt sich Digital Engagement. Es geht um Klicks, Follower und Shares. So geht Macht im digitalen Zeitalter. Die Inhalte sind genauso sekundär wie die tatsächlichen Überzeugungen seiner Anhänger. Qs Theorien sind allseits bekannt, geisterten schon zuvor durch Netz und Köpfe, sind fast beliebig adaptierbar und seine Prophezeiungen meist derart vage, dass sich jeder seine eigene Prognose daraus basteln muss. Das sind keine Vorhersagen, das sind Einladungen zum selber spekulieren, recherchieren, fantasieren und zusammenbasteln. Man darf sich an Q bedienen. Jürgen Elsässer tat das auch schon. Q, Querdenker, titelte er auf dem jüngsten Cover seines Kompaktmagazins. Und er druckte es auf Ansteckpins, die jetzt bei sämtlichen Corona-Demos Deutschlands verteilt werden. Leider clever. »Ich bin der Versammlungsleiter hier«, blökt Rüdiger mit erheblicher Pampigkeit und empört sich, dass noch nicht alle aufgewacht sind, den Covid-Masterplan noch nicht durchblicken. Sein Tonfall ist herablassend. Seine Stimme klingt wie ein Migräneanfall und seine zerstückelte Argumentation ist: »Ich versuche wirklich aufmerksam zu folgen, nein, ich verstehe nichts. Und begreife, genau deswegen ist Rüdiger ein perfekter Verschwörungsprediger. Auch Rüdigers narratives Fundament ist zusammengeklaubt und seine eigenen Prognosen, Handlungsanweisungen und Ideen sind derart vage oder krude oder beides, dass die Meute seinen Wahn erst interpretieren muss. Rüdiger mag der vielleicht rhetorisch unbegabteste Demagoge sein, den ich kenne. Aber gerade das macht ihn so reizvoll. Er ist so dilettantisch, dass er authentisch sein muss. Und so diffus, dass er für sein Publikum zur ungreifbaren Manifestation einer Idee wird. Eine kleine, rumzeternde Leinwand, auf die seine Zuhörerschaft projizieren kann, was sie will. Q in doof. Und weil er Durchhaltevermögen hat, suchen auch alle anderen neuen Lichtgestalten der Reichsbürgerszene seine Nähe, bis sie sich bald darauf mit ihm verstreiten. Vor ein paar Jahren stand Xavier Naidoo neben Rüdiger, heute tut das der rechtsextreme Kochbuchautor und militante B-Promi Attila Hildmann. Qs digitale Strategie ist klug. Aber weder seine Inhalte noch ideologischen Mechanismen sind auch nur irgendwie neu. Die finden wir auch hier, vom Reichstag, aus dem Mund eines schwer verwirrten Hetzers und Reichsbürgers. Der gefährlichste Kult unserer Zeit, hieß es trotzdem in einer Titelgeschichte des Spiegel. Und weiter, der antisemitische Verschwörungsglaube QAnon schwappt von Amerika nach Deutschland. Das tat weh. Aber gut, so läuft es eben. 2016 wurde das Reichsbürgermilieu in der Presse auch zur neuen, unbekannten und verblüffenden Gefahr aufgebauscht. Als ob nicht deren Theorien seit 1945 konstant durch Deutschland geisterten. Als ob der rechte Verschwörungswahn nicht stets präsent gewesen wäre. Klar, wenn man die Quelle des antisemitischen Verschwörungsglaubens ins Ausland verlegen kann, dann fühlt sich das prima an. So befreiend. Vor ein paar Jahren hatten wir doch erst die Debatte über den importierten Antisemitismus. Damals wurde Judenhass zum exklusiven Export der arabischen Welt deklariert. Nein, Deutschland hat kein Problem mit QAnon, Reichsbürgern oder Corona-Leugnern. Es ist sehr viel schlimmer. Deutschland hat ein Problem mit rechtsextremer Verschwörungsideologie. Und das seit verdammt langer Zeit. Verstehen, verzeihen. Das wird uns eine ganze Weile begleiten. Das könnte sowas wie Pegida werden, Mahnwachen 2.0. Das sagte mir der Politikwissenschaftler Jan Rathje schon Anfang April, als sich gerade die ersten Corona-Proteste auf den deutschen Straßen und Plätzen formierten. Jetzt lächelt er mich müde an. Bist etwas bleich, sagt er zur Begrüßung. Dabei sieht er selbst ein wenig mitgenommen aus. Obwohl er sich doch seit Jahr und Tag mit der radikalen Rechten und ihrer Verschwörungsdenke beschäftigt, mit der Reichsbewegung, mit dem deutschen Wahn. Jan ist jemand, den man nur schwer aus dem Konzept bringen kann. Gut, er ist auch schon seit heute früh auf den Beinen. Schlenderte am Rand des Geschehens auf und ab, schoss Fotos und versuchte, von allen Flugblättern eins einzusammeln. Er will eine politische Kartografie des heutigen Wahnsinns erstellen. Ich beneide ihn nicht darum, freue mich aber sehr, nicht mehr alleine herumwandern zu müssen. Ich will mit den Demonstrierenden auch nicht mehr sprechen. Zuhören muss reichen. Ich kann nicht mehr. Was mache ich überhaupt wieder im Reich? Nein, das ist meine Stadt. Was macht das verfluchte Reich hier? Nebenbei entdecke ich im Minutentakt neue potenzielle Symptome. Meine Ohrläppchen sind seltsam heiß, der eine Lymphknoten verkrampft, meine Zunge schmeckt sich selber. Ist das Corona oder will ich nur nach Hause? Jan hingegen will nochmal zur russischen Botschaft, will noch ein paar Bilder machen. Gerade wurde eben jener Kochbuch-Nazi Attila Hildmann festgenommen und abgeführt. Nun finden hier die letzten Ausschreitungen statt. Eine Menge tausender gröhlender Rechter und Reichis bewegt sich auf die Polizisten zu und zieht sich ruckartig wieder zurück. Aus der Ferne wirkt es wie eine bizarre Choreografie. Die Wellenbewegung der ausfransenden Masse aus purer Angriffslust wird von Mal zu Mal schneller, ruckartiger, aggressiver, bis sich einer aus ihr löst, die Spannung nicht mehr erträgt und mit kathartischem Geschrei auf die Beamten vorstürmt. Schon glitzern die Pfefferspray-Fontänen in der Nachmittagssonne und der strampelnde und schreiende Solist wird zur gefangenen Sammelstelle getragen. Dann beginnt der Tanz wieder von vorne. Gelegentlich splittert irgendwo eine geworfene Flasche. 316 Festnahmen wird es an diesem Tag geben. 33 Polizisten werden verletzt. Ich wage mich ein wenig zu tief in das schwarz-weiß-rote Tanzensemble, schlucke ein wenig zu viel Pfefferspray. Schniefend verspreche ich Jan, ab jetzt ein wenig mehr Distanz zu wahren. Dieses Versprechen habe ich schon sehr vielen Leuten sehr häufig gegeben. 38.000 Menschen erscheinen nach Polizeiangaben zur großen Abschlusskundgebung an der Siegessäule. Stehen um das Monument herum, die Straße des 17. Juni herunter, im ganzen Tiergarten. An der Spree schlagen einige ihre Zelte auf, wollen kampieren, sind gekommen, um zu bleiben. Jan und ich stehen auf E-Scootern. Das Reich ist groß und dicht bevölkert. Wir wollen es uns nicht zu Fuß erschließen. Und weil auf der Straße kein Durchkommen ist, kurven wir auf unseren seltsam surrenden Fahrzeugen über die schmalen Wege und Spazierpfade, umrunden die Siegessäule in kleiner werdenden Zirkeln. Wir sprechen kaum miteinander. Was gibt es groß zu sagen? Die Fahnen wehen und gesprochen wird genug. Aus den Lautsprechern die aufgeregten Stimmen der Redner. Ein antisemitischer YouTube-Hetzer, ein grüner Lokalpolitiker, ein amerikanischer Anwalt, irgendwelche Sportler und Ex-Sportler und Aktivisten, verschwörungsfundamentalistischer Reichsbürgersprech, Verfassung, Friedensvertrag, Souveränität, Diktatur der Meinung und Hygiene, man müsste da mal hart durchgreifen. Es ist immer dasselbe. In Deutschland immer dasselbe seit so langer Zeit. Die Menschenmenge applaudiert, aber auch sie wirkt müde. Sie steht, geht und schreit schon lange. Jetzt lauscht sie den schiefen Worten, frisst Sprache und Gesinnung, übermüdet und hungrig. Über einen holprigen Pfad, der Scooter ächzt. Jemand im Wikingerhelm pisst an einen Baum, daneben döst einer unter seinen Pappschildern. Und wieder rein in die Mengen und Meuten und Mitläufer, weiter geht es nicht. Wir hören zu. Zweieinhalb Reden lang, Codes und Hinweise, Dog-Whistling und Dummheit. Dann reicht es mir. Aggressionen schütteln mich. Ist das vielleicht ein Symptom? Ich fühle mich krank. Lass uns fahren, sag ich, und Jan nickt. Schießt noch ein paar Bilder, dann drehen wir um. Der Tiergarten ist abgesperrt, hier geht's nicht durch. Umdrehen, Sie müssen denselben Weg gehen, wie Sie gekommen sind. Ich will raus, nach Hause. Wir können noch nicht wissen, dass gleich vor dem Reichstag wirklich ein Sturm losbrechen wird, so klein er auch sein mag. Wir haben gewonnen, wird gleich eine junge Reichsbürgerin mit blonden Dreadlocks verkünden, und dann wird ein Rudel Rechtsextremer die Absperrung durchbrechen und die Treppen des Reichstags erklimmen. Drei Polizisten werden ihre Schlagstöcke schwingen, werden etwas hilflos zurück, zurück brüllen und die letzten paar Meter zum Portal vor den Reichstagsstürmern verteidigen. Egal wie erbärmlich dieses Schauspiel auch ist, wie albern und klein, das ist ein symbolischer Erfolg für das Reich. Ein Bild, das bleiben wird. Genau wie das der amerikanischen verschwörungsgläubigen Rechtsextremisten, die nur ein paar Monate später das Kapitol in Washington stürmen werden. Aber die Presse wird weiter versuchen zu unterscheiden zwischen Verschwörungstheoretiker und Nazi, zwischen den Irren und den Bösen. Es ist eine geschichtsvergessene und falsche Dichotomie, als würde der Rechtsradikale nicht an dieselbe Verschwörung glauben und der Verschwörungssüchtige nicht im selben rechtsradikalen Albtraum enden. Schon wieder das Brandenburger Tor, wieder der Pariser Platz, wieder diese Menschen, Flieder-Nazis, Schlägerfrauen. Der Versuch, mit richtigen Verschwörungstheoretikern zu debattieren, der Versuch, sie da rauszuholen, das ist ein Liebesbeweis. Das sage ich bei meinen Vorträgen jedes Mal. Wir brauchen Empathie. Meine eigene Empathie ist alle. Mein Mitleid ist aufgebraucht. Will sich einer streiten? Irgendwann muss man sich doch streiten. Alle schreien, weshalb ich nicht. Ich will die Leute packen und rütteln und anschreien. Ich weiß, dass es nichts bringt. Aber was gibt's noch zu diskutieren? Alles verstehen heißt alles verzeihen, schrieb Germaine de Staël einmal. Was für ein dummer Satz. Ich denke an die Toten der letzten 2 Jahre. Die Toten von Hanau und Halle und Christchurch und Pittsburgh und El Paso. Kann nicht verzeihen. 6 Millionen, die im Namen des Reiches ermordet wurden, weil Verschwörungsglaube mal Staatsräson war. Ich will etwas anfangen. Ich weiß nicht was. Ich will was machen, irgendwas. Mehr als nur Texte schreiben und Vorträge halten. Was habe ich denn damit erreicht? Lass uns gehen, Tobi. In der U-Bahn zwei Nazis. Jan hält mich zurück. Bleib sitzen. Wenn du jetzt was tust, niemand wird uns helfen. Die Schienen kreischen. Wir fahren heraus aus der Berliner Mitte. Ich weiß nur nicht, wie weit wir noch fahren müssen. Ich weiß nicht mehr, wo das Reich aufhört. Danksagung. Ich bedanke mich für wertvolle Gespräche und Hinweise bei Jörn Beckmann, Matthias Pöhlmann und Susanne Rosa, Wolfgang Storz, Thomas Frickel, John J. Hollert und den Aktivisten vom Sonnenstaatland, Christiane Dietrich, Julia Silberberger, Susan Bischoff und ganz besonders bei Jan Rathje. Vielen Dank an Frank Strickstrock, Günter Wallraff und den Rowohlt Verlag, dass sie diesem staatenlosen Buch eine neue Heimat gegeben haben. Und dann tausend Dank an all die Menschen, die mich während meiner seltsamen Reise und danach unterstützt haben. Ganz besonders Konstanze, Raphael, Anton, Justus, Mara und Simona. Schließlich darf ich von ganzem Herzen meinen Eltern danken. Dankbar zeige ich mich natürlich auch für die großzügige finanzielle Unterstützung durch die BRID GmbH, den Illuminaten und George Soros und grüße meinen lieben Vetter Lord Moishe Rothschild Bilderberg. Sie hörten Die Reise ins Reich von Tobias Ginsburg, gelesen vom Autor. Eine Produktion von Audio2Go 2021.